dürfen, unserem Podium und Publikum im Namen von Praetikus zur Podiumsdiskussion zur Politik der Arbeit, die wir abhalten anlässlich der aktuellen Diskussionen und Kämpfe um den 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche. Über diesen konkreten oder aktuellen Anlass hinaus wollen wir uns aber auf dem Podium auch mit der Frage beschäftigen, was Potenziale einer Politik der Arbeit in der Geschichte waren und vielleicht heute sind für eine Linke. Bevor ich die Vortragenden vorstelle, sage ich noch ein paar Sätze über Praetikus. Also Praetikus ist eine internationale Organisation, in Chicago gegründet, mit Chaptern sozusagen von New York über London, Paris, Berlin, Frankfurt bis Athen und Wien eben. Praetikus hat eigentlich nur eine einzige Doktrin, und das ist diese Parole: Es lebe die Linke, die Linke ist tot, es lebe die Linke. Und wir wollen eben den politischen Tod der Linken zum Gegenstand machen, mit dem Ziel einer zukünftigen lebendigen Linken. Und dazu organisiert Praetikus eben Lesekreise, öffentliche Vorträge, Paneldiskussionen, Journalismus und Forschung im Hinblick auf überkommene Probleme und Aufgaben der historischen Linken und der Gegenwart. Unsere Aktivitäten in Wien sind einmal mittwochs um 18.30 Uhr ein Lesekreis im, wie heißt der Raum? Im NIC? Im Kommunikationszentrum der Politikwissenschaften. Kommunikationszentrum der Politikwissenschaften, und freitags um 13.30 Uhr die Coffee Break im Café Stein, wo wir diesen Freitag einen Artikel aus der Praetikus Review, das ist unsere regelmäßige Publikation, diskutieren, und zwar ein Interview mit Reiko Eichkamp. Die Coffee Break bietet sozusagen einen informellen Rahmen, um aktuelle Themen der Linken zu besprechen. Genau, zudem die erwähnte Praetikus Review ist eine Aktivität, die wir in Wien noch machen. Es gibt monatlich auf Englisch erscheint die Praetikus Review, wo Artikel, international Artikel aus der Linken veröffentlicht werden. Hier liegen einige Ausgaben zur freien Entnahme. Vierteljährlich erscheint die Praetikus Review auch in Deutsch. Das war's. Es würde, glaube ich, jetzt noch jemand eine E-Mail-Liste rumgeben, in die ihr euch gerne eintragen könnt, um über unsere Aktivitäten in Wien zu erfahren. Und jetzt darf ich endlich die Vortragenden begrüßen. Zunächst beginnen wir natürlich mit dem Mangel. Kübra Atasoy hat heute Morgen leider wegen Fieber abgesagt. Also wir wünschen der Genossin alles Gute und müssen leider ohne sie diskutieren. Dann sitzt zu meiner Rechten Christian Hofmann von der Gewerkschaft der Privatangestellten. Journalismus und Papier. Privatangestellten, Druck, Journalismus und Papier, GPA. Zu seiner Rechten Martin Gutlederer vom Funken, das ist die österreichische Sektion der IMT, International Marxist Tendency. Zu seiner Rechten Michael Merzen vom Arbeiterinnenstandpunkt, das ist die österreichische Sektion von der Liga zum Aufbau der 5. Internationale. Und ganz links oder rechts außen Michael Fischer. War bei KPÖ Plus, war bei KSV Lilly und ist jetzt, was ich eigentlich nicht sagen darf, aber trotzdem tue, ein linker Intellektueller. Ich werde ihn so bezeichnen. Na gut, vielleicht ist es auch ein viel zu politisierter Begriff schon. Das weitere Vorgehen ist, es gibt acht Minuten Eingangsstatements von allen Vortragenden. Dann haben alle Vortragenden nochmal die Möglichkeit, auf die Statements der anderen zu reagieren. Und dann öffnen wir das Podium fürs Publikum. Die Diskussion wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn man irgendwie nicht will, dass man darin vorkommt, sagt einfach Bescheid vielleicht. Und noch eine wichtige Information: Michi Fischer gibt den Anlass, um die zweite Hälfte zu sehen des WM-Halbfinales. Versuchen wir, um kurz vor neun fertig zu sein. Michi wird auf jeden Fall dann gehen. und wir haben noch einen Tisch reserviert im Café Horvath, das ist in der Spittelberggasse, hier um die Ecke. Da haben wir einen Tisch reserviert mit eingeschränkter Sicht auf den Bildschirm, aber das wird vielleicht okay sein. Und es gibt einen Schanigarten sogar, falls das Wetter gut ist, mit nicht uneingeschränkter Sicht. Und jetzt lese ich noch mal kurz das sehr knappe Panel-Beschreibung vor, auf die die Sprecher reagieren. Im Lichte der aktuellen öffentlichen Debatte über den 12-Stunden-Arbeitstag diskutieren wir über das Verhältnis der Linken zur Politik der Arbeit. Wie hat die Linke die Politik der Arbeit in der Vergangenheit, ausgesehen? Welche politischen Ziele verfolgt die Politik der Arbeit in der Gegenwart und welches Potenzial für die Linke steckt darin heute? Und dann darf ich dich bitten. Okay. Ja, schönen guten Abend nochmal von meiner Seite. Christian Hofmann, eben aus der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druckjournalismuspapier, GPA, DJB, ich muss das immer offiziell betonen. Ja, Politik der Arbeit, ich finde den Slogan, die Linke ist tot, lang lebe die Linke, eigentlich sehr spannend, weil ich glaube, das hängt zentral mit dem Begriff der Arbeit zusammen. Wenn man sich historisch betrachtet, warum sind linke Gruppierungen gegründet worden? Kurz und einfach, weil es Menschen beschissen gegangen ist und weil es darum ging, bessere Lebensverhältnisse zu erkämpfen. Und ich glaube, das ist mal die wichtigste Erkenntnis und ich glaube, die muss man sich immer wieder mal vor Augen führen, weil ich habe das Gefühl, nach doch einigen Jährchen auch in so einer linken und halblinken Szene in Wien, dass es sehr intellektuell zugeht, aber relativ wenig praktisch zugeht. Also das heißt, man diskutiert sehr viel, aber es kommt eigentlich sehr oft der Punkt, wo ich mir denke, man diskutiert da fernab der Realität von vielen Menschen. Ich glaube, wenn es um die Gestaltung von Arbeit geht, geht es ganz zentral darum, was ist Arbeit? Und ich meine, da muss man sich, glaube ich, irgendwann mal bei einem Punkt einigen, was versteht man darunter? Ich verstehe das jetzt wirklich ganz banal als die kapitalistische Arbeit, die wir jeden Tag vollbringen, um unsere Brötchen zu verdienen, um eine Wohnung sich leisten zu können, um sich Essen zu leisten zu können. Und vielleicht ein paar Annehmlichkeiten im Leben. Das ist Arbeit für mich grundsätzlich. Und jetzt ist die große Frage, in welche größeren Zusammenhänge ist dieser Arbeitsprozess eingespannt? In welche Machtverhältnisse, in welche Strukturen? Und ich finde, wenn man über das Thema Macht und Arbeit spricht, das ist mal mein wichtigstes Statement, ist eine der Geschichten, die man als erstes erwähnen muss, ist, wie kann man Arbeit zum Beispiel demokratischer gestalten? Also Stichwort, welche Möglichkeiten der Mitbestimmung, der betrieblichen Mitbestimmung, der insgesamt ökonomischen Mitbestimmung haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Beispiel? Ist zum Beispiel eine der Sachen, die ich das Gefühl habe, in den letzten Jahren nur mehr abstrakt geführt wird. Also zum Beispiel, wenn man davon redet, in Wirklichkeit, wenn man um den Begriff der Wirtschaftsdemokratie, das ist eigentlich das, was es am schnellsten zusammenfasst, spricht man sehr selten. Und wenn, dann mehr abstrakt und dann sehr ins Historische hineingehend, also über die, keine Ahnung, über die Räterepubliken oder über die, über den Rätekommunismus in Sowjetrussland oder wo auch immer. Also ich glaube, es geht um Demokratie am Arbeitsplatz. Wie können wir mehr Demokratie an Arbeitsplätzen erkämpfen? Wie kann man quasi die Machtverhältnisse in Betrieben verschieben? Und ich glaube, eine der wichtigsten Geschichten ist im Moment diese Debatte um den 12-Stunden-Tag, was da klar sein muss, das ist einer der massivsten Angriffe, vor allem auf die Lebensqualität von massiv vielen Menschen. Also ich war in den letzten Wochen und Monaten bei einigen Betriebsversammlungen zum Beispiel, in teilweise Banken, im Einzelhandel zum Beispiel, also unterwegs aus zwei verschiedenen Branchen. Noch nie habe ich es erlebt, dass Menschen, die eigentlich ökonomisch relativ unterschiedliche Sphären eigentlich, in unterschiedlichen Sphären leben, nämlich die Bankangestellten und die Einzelhandelsangestellten, dieselben Ängste und Nöte teilen, nämlich die Geschichte, was ist das, was kommt da mit diesem 12-Stunden-Tag, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für meine Familie, was bedeutet das zum Beispiel auch für mein soziales Leben, Stichwort Vereinsarbeit, kann ich meine Freunde und so weiter noch sehen. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt, wo man sagen muss, es geht als Antwort auf diese Angriffe, die da kommen von Seiten der Konservativen, von Seiten der Neoliberalen, muss man ganz klar sagen, eine linke Antwort und in Bezug auf quasi die Geschichte der Linken muss sein, mehr Demokratie in die Arbeitsplätze und damit eben auch verbunden zum Beispiel, was wichtig ist meiner Meinung nach, ist eine Arbeitszeitverkürzung. Ich sage es ganz ehrlich, im Moment sind extrem viele Dinge ins Rollen gekommen, und zwar in eine negative Richtung aus meiner Perspektive. Also wir reden jetzt im Moment in Wirklichkeit in vielen Fällen von Abwehrkämpfen, wo man versucht, bestehende Errungenschaften zu verteidigen. Und ich glaube, das ist, wenn man über die Politik der Arbeit in der Vergangenheit und in der Zukunft spricht, ist die Frage, was gelingt von dem zu erhalten, was bereits erkämpft wurde, und wo kann man auch Fortschritte erzielen und wie kann man diese Fortschritte erzielen, und braucht es ja zum Beispiel neue Bündnisse. Also Stichwort, ich komme jetzt aus der Gewerkschaft, die Gewerkschaften würden sich jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt, also man kann streiten, sind Gewerkschaften Teil der Linken, ja oder nein, man kann historisch immer sagen, die Gewerkschaften waren eigentlich immer der pragmatische Flügel der Arbeiterinnenbewegung. Es ist die Frage, wie man sich neu orientiert und welche Bündnispartnerinnen es gibt. Also zum Beispiel, ob linke Kräfte abseits der etablierten Parteien, aber auch abseits der Gewerkschaften zum Beispiel, bereit sind, in Betrieben zum Beispiel Organisation vorzunehmen. Also das heißt, Leute wirklich an ihrem Arbeitsplatz zu politisieren. Ich glaube, das ist auch eine der schwierigsten Herausforderungen, die man als linke Person hat, weil auf der Uni, jetzt sage ich es brutal, wie von der Lesekreis angesprochen wird, in einem Lesekreis sitzen Menschen meistens zusammen, die sich selber Meinung sind. Und ich glaube, es ist dann noch ein Unterschied, Menschen zu politisieren am Arbeitsplatz. Das erfordert ein hohes Maß an Empathie, das fordert ein hohes Maß an ideologischem Bewusstsein. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass, wenn wir darüber reden, eben über die Politik der Arbeit, und deswegen ist das Statement auch ein bisschen so allgemein, dass es darum geht, wie können wir wieder Betriebe politisieren, wie können wir die Menschen wieder am Arbeitsplatz politisieren. Das ist ja etwas, was meiner Meinung nach in den letzten Jahren unterblieben ist, und da muss ich auch selbstkritisch gestehen, auch aus Perspektive der Gewerkschaften unterblieben ist. Also dass man sich zu stark immer verlassen hat, dass es so ist, wie es, also dass es so bleibt, wie es schon immer war. Also Stichwort die Sozialpartnerschaft zum Beispiel, ist etwas, was für alle Ewigkeiten existieren wird. War ein Fehler, muss man auch ehrlicherweise auch eingestehen, kurz und einfach. Ja, das wäre mal schön. Okay, gut, Dankeschön. Wir stoppen kurz, oder? Gut. Ich werde dann Schritt zurückgehen aus dem Thema, der Christian über Lohnarbeit gesprochen. Ich nehme davon aus, dass auf dem Panel oder im Publikum mindestens jemand sitzt, der generell Arbeit ablehnt. Ich werde quasi mit einem Plädoyer für die Arbeit als solche anfangen, nicht für die Lohnarbeit. Wenn man sich anschaut, was Arbeit ist, dann ist Arbeit sehr heruntergebrochen formuliert. Das, was aus neben der Natur den Stoff für jeden menschlichen Reichtum liefert und sogar mehr, Arbeit ist das, was den Menschen vom Tier unterscheidet und den Menschen sogar erschaffen hat, weil der Menschenaffe in dem Zeitpunkt zum Menschen wird, wo er von den Bäumen herunterklettert, sehr krude und grob formuliert, das erste Mal ein Werkzeug in die Hand nimmt und bewusst auf dieses Werkzeug einwirkt, um damit auf die Natur einzuwirken, sich Leben aus der Natur herauszuerzeugen. Und das macht nur der Mensch. Und im Zuge dieses Prozesses, wo die ersten Menschenaffen heruntergeklettert sind, um in diesem Bild zu bleiben, hat sich der Mensch als solcher erst entwickelt. Wir sehen das entlang von verschiedensten paläontologischen Befunden, dass zuerst Hominoiden, Menschenaffen, wir finden, die zuerst Werkzeug verwenden, wo es indestiminal kleine Veränderungen gegeben hat, die dann einen qualitativen Sprung machen, und auf einmal schwillt das Gehirn an. Es gibt zum Beispiel die paläontologischen Befunde, dass es zuerst Menschenaffen mit kleinem Gehirn und Werkzeug gibt, und dann findet man verschiedene Entwicklungsstufen, wo man bisher Lücken vermutet, aber noch immer keine Lücken gefunden hat, was wahrscheinlich eher darauf hinweist, dass es keine graduelle Entwicklung gegeben hat, quasi mit der Tat, mit der Arbeit, mit dem Einwirken, mit der Hand das Gehirn mitgewachsen ist, auch aufgrund dessen, dass sich der Mensch verschiedene reichhaltigere Nahrungsmittel zugute gemacht hat. Oder um es mit Engels zu sagen, aber sie ist noch unendlich mehr als dies, sie ist die erste Grundbedingung alles menschlichen Lebens und zwar in einem solchen, gerade dass wir in gewissem Sinn sagen müssen, sie hat den Menschen selbst geschaffen. Also das ist einmal grundsätzlich das Verständnis, was ich von Arbeit und menschlicher Gesellschaft habe. Das ist einmal dieses, warum Arbeit so eine zentrale Rolle spielt und warum quasi menschliche Gesellschaft um Arbeit herum organisiert ist. Warum gibt es eine gewisse gesellschaftliche Situation, das entsteht daraus, wie wir arbeiten, in welchen Produktionsverhältnissen wir unsere Arbeit einsetzen und wie wir die Güter erzeugen. Marx selber geht sogar nur weiter. Der sagt sogar, die lebendige Arbeit muss diese Dinge, er meint der Holz, Eisen, Garn, ergreifen, sie von den Toten erwecken, sie aus nur möglichen in wirkliche und wirkende Gebrauchswerte verwandeln. Vom Feuer der Arbeit beleckt, als Leiber derselben angeeignet, zu ihren Begriffs- und berufsmäßigen Funktionen im Prozess begeistert, werden sie zwar auch verzehrt, aber zweckvoll. Als Bildungselemente neuer Gebrauchswerte, neuer Produkte, die fähig sind, als Lebensmittel in die individuelle Konsumtion oder als Produktionsmittel im neuen Arbeitsprozess einzugehen. Damit meint man nur ganz kurz, dass erst durch Arbeit, dadurch, dass der Mensch sich auf die Natur richtet, überhaupt irgendetwas erzeugt wird. Und gleichzeitig, ich habe jetzt nur 4 Minuten für mich veranschlagt für diesen Teil. Nur 4? Ja, nur 4 für den Arbeitsteil. Und 15 Sekunden. Genau. Und das Absolute, was irgendwie dann ermahnt in Bezug auf Hegel, da Hegel ja die Arbeit nur als das Positive sieht, die Arbeit ist, erfasst die Arbeit als das Wesen, als das sich bewährende Wesen des Menschen. Also er geht sogar so weit, dass er sagt, die Arbeit ist das Wesen vom Menschen. Also auf einer rein philosophischen Ebene, nicht nur auf einer quasi anthropologischen Ebene. Aber er sagt aber gleichzeitig, dass die Arbeit auch eine negative Seite hat, dass, nämlich in Form der Entäußerung. Und was heißt jetzt diese Entäußerung? Dass diese Arbeit unter Produktionsverhältnissen, nämlich Privateigentum und Lohnarbeit stattfindet und das heißt, dass es halt nicht so leibend ist zum Arbeiten, dass es einfach nicht schön ist, immer zu arbeiten, dass man viel zu viele Stunden arbeitet, dass man Sachen macht in der Arbeit, die man nicht machen will und daraus kriegt die Arbeit einen gewissen Doppelcharakter und wenn man sich den realen, konkreten Menschen anschaut, wie er in der Arbeit agiert, dann schaue ich mir das an, wenn ich jeden Tag in die Arbeit gehe. Dann habe ich irgendwie die Leute sind irgendwie motiviert, dass sie irgendwas machen. Es ist vielleicht mein Beruf ein bisschen speziell. Da kann man mit Geräten arbeiten, gibt Menschen Medikamente, man steigert sie irgendwie ein. Die Leute wollen sie irgendwie selber weiterbilden, wollen irgendwie ein Wissen weitergeben. Das ist irgendwie diese positive Seite. Und gleichzeitig wird einer von außen durch Arbeitsdruck, durch Arbeitsbedingungen eine beschissene Gestaltung der Arbeit aufgezwungen. Und wer sind jetzt diese Leute, wer sind jetzt diese Arbeitenden, denen in diesem Doppelcharakter der Arbeit was Beschissenes aufgezwungen wird, das sind das revolutionäre Subjekt unserer Gesellschaft. Und mit Politik der Arbeit verfolgen wir, also das ist der Funke als revolutionärer Marxistin, ich glaube, das ist der Ast auch bei mir, verfolgen das Ziel, die zu organisieren und damit eine gesellschaftliche Umwerfung des Kapitalismus so zu gestalten, dass Arbeit möglichst viel, wenn nicht alles, ihrer negativen Seite so schnell wie möglich verliert und dass die Leute einerseits reduziert arbeiten, du hast das schon angesprochen, der Christian, mit Arbeitszeitverkürzung, das denke ich auch, zentrale Forderung der Politik der Arbeit generell und gleichzeitig auch eine Selbstverwirklichung in Arbeit finden, weil das zeigt sich entlang verschiedenster empirischer Studien, man braucht sie nur anschauen, Arbeitslosigkeit ist nicht nur was Unlustiges, weil man kein Geld kriegt, es ist ja diese Beschäftigung, diese aufgezwungene Beschäftigungslosigkeit. Das hat man, finde ich, hat man bei den Arbeitslosen von Marienthaler empirisch nachgewiesen, die macht Menschen einfach mürbe, auch diese Langzeitarbeitslosigkeit. Und in dem Zusammenhang gibt es 2 Sachen, die für Politik der Arbeit gelten. Einerseits diese Verkürzung der Arbeitszeit, wie das du ansprichst, und die aber so weit gehen muss, dass es keinen Menschen gibt, außer Menschen, die nicht arbeiten können, der nicht in Arbeit steht. Es hat sogar den Slogan der russischen Revolution gegeben, wer nicht arbeitet, soll nicht fressen. Das war übrigens nicht auf Arbeitslose oder Kranke bezogen, sondern auf Adelige und Bourgeois. Und was jetzt passiert aktuell, ist ein Angriff auf diese Gestaltung der Arbeit, wie sie jetzt ist, um sie noch schlechter zu machen, um generell 12 Stunden einzuführen, um Urlaubszeit zu verkürzen, um einen Arbeitsdruck zu erhöhen. Ich sehe euch das in meiner Arbeit, uns reduzieren sie einen Nachtdienst zum Beispiel, um Geld einzusparen, also ich arbeite in der Krankenpflege. Und das sieht man auf allen Ebenen, man will Kurzarbeit auch einführen, man macht andere Schichten. Und was das auslöst, sind massive Sprünge im Bewusstsein der Menschen. Was heißt das für uns? Ich bin nicht der Meinung, dass, ich weiß nicht, was der Begriff der Linken ist. Also ich habe keinen wirklich positiven Bezug zum Begriff der Linken, ist mir eigentlich wurscht. Ich verwende eigentlich Arbeiterinnenbewegung. Mit der fühle ich mich eigentlich sehr lebendig, vor allem heute und wann ich politische Arbeit betreibe. Lehne also den Grundslogan der Veranstalter bis zu einem gewissen Grad ab und würde sagen, dass der Klassenkampf, wie wir ihn kennen und damit der Politik der Arbeit, wie sie früher geführt worden ist, einfach zurück ist in Österreich. Dass die Jahre des Nachkriegsaufschwung endgültig vorbei sind. Warum ist das vorbei? Warum greift Schwarz-Blau so an wie jetzt? Und das ist diesmal nicht ein Projekt von ein paar, in Anführungszeichen, neoliberale Cowboys, sondern da geht es um eine prinzipielle Umgestaltung der Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen in Österreich. Was heißt das? Hartz IV für Österreich, Barbarisierung der Arbeitsbedingungen in Österreich. Und das wird massive Antworten der Arbeiterinnenklasse auslösen. Und das Einzige, was der Arbeiterinnenklasse in Österreich fehlt, ist eine sinnvolle Führung, die derzeit nicht in den Gewerkschaften wiedergespiegelt wird. In der Sozialdemokratie arbeiten die sogar dagegen mit DOSCO-Ziel und so weiter und so fort. Aber auch die Gewerkschaften distanzieren sich von einer komplett harmlosen Protestaktion, ja. Und um was es geht, ist eine Führung, Einfluss in diese sich bewegenden Massen und ihre fortgeschrittensten Teile zu gewinnen und damit vorzubereiten, dass in einer vorrevolutionären Situation, die auch in Österreich zu meinen Lebzeiten kommen wird, den Sturz des Kapitalismus so zu organisieren wie die Bolschewiki 1917. Danke. Gut, danke schön. Dann darf ich dich bitten. Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung. Nochmal, um meine eigene Person nochmal ein bisschen vorzustellen. Also ich bin von der Gruppe Arbeiter in Standpunkt. Wir sind die österreichische Sektion der Liga für die 5. Internationale. Und uns geht es vor allem darum, dass man natürlich in Österreich für eine neue Arbeiterinnenpartei kämpft. Und dabei auch dafür kämpft, dass es auf einem marxistischen, revolutionären, kommunistischen Programm basiert wird. Und was, glaube ich, sehr wichtig ist, ist, dass die revolutionäre Kontinuität, die man im Marxismus gehabt hat, von Marx, der ersten Internationale, über den linken Flügel der zweiten Internationale, Lenin, die dritte Internationale und dann später Trotzki, vierte Internationale, dass diese Kontinuität abgerissen ist und dass es wichtig ist, die revolutionären Erfahrungen, die Klassenkämpfe auch aufzuarbeiten und die Lehren auch daraus zu ziehen. Genau. Der Christian von der GPA DJB hat sehr richtig gesagt, dass sich die Linke sehr viel mit intellektuellen Fragen beschäftigt und wenig mit der Praxis. Ich würde das nicht so genauso unterschreiben. Ich halte das für eine Überspitzung. Ich glaube aber, dass es notwendig ist, diese beiden Aspekte, Theorie und Praxis, stärker zu verbinden. Und ich möchte das auch versuchen, in meinem eigenen Beitrag etwas stärker zu machen. Ich sehe es ebenso, dass die Auseinandersetzung, die um den 12-Stunden-Tag heute stattfindet, eine der bedeutendsten Auseinandersetzungen für die österreichische Arbeiterinnenbewegung ist. Ich glaube, es geht hier nicht einfach nur um die Länge des Arbeitstags, wo es dann natürlich für die Arbeiter und Arbeiterinnen das Problem ist, dass letztendlich die Verfügungsgewalt vom Kapital über ihr eigenes Leben verschärft wird. Für die Unternehmer und Unternehmerinnen es natürlich darum geht, dass man öfter auf die Arbeitskräfte zugreifen möchte und letztendlich auch die Profitmasse erhöhen möchte über diese Ausweitung der Arbeitszeit, sondern ich glaube, es geht um viel mehr. Ich glaube, dass diese Auseinandersetzung eigentlich einer der bedeutendsten Klassenkämpfe in Österreich ist, der letzten Jahre und Jahrzehnte. Ich betone das nochmal, versuche das nochmal stärker zu betonen, dass es sich dabei um wirklich einen Klassenkampf handelt, weil ich auch denke, dass das heutzutage erstens in der öffentlichen Meinung, zweitens aber auch in der Linken, wenn man das jetzt als weiteren Begriff so verwendet, dass Klassen, die Anerkennung von Klassen, die Anerkennung vom Klassenkampf an sich, dass das heute nicht mehr sehr stark betont wird. Irgendwie unmodern, altmodisch oder sonst etwas oft gedeutet wird. Und das, denke ich, ist aber eine sehr entscheidende und problematische Angelegenheit. Letztendlich, wenn man vom Klassenkampf heute hört, dann ist das meistens, dass es die rechtskonservativen Parteien sind, die sich dann darüber aufregen, dass jemand irgendwelche aufwieglerischen, hetzerischen Sachen in sozialen Fragen betreiben würde. Ich glaube, es ist aber auch wichtig festzustellen, dass es gerade die jetzige Regierung ist, die schwarz-blaue Regierung, die de facto einen Klassenkampf von oben betreibt und dass Klassenkampf immer stattfindet, unabhängig davon, ob wir es so nennen oder nicht und ob wir es wollen oder auch nicht. Und in so einer Situation, wie sie derzeit auch stattfindet, ist es natürlich notwendig, sich gegen so etwas zu wehren von unten, und das bedeutet auch einen Klassenkampf von unten zu betreiben. Was meiner Meinung nach an der Demonstration am 30. Juni sehr schön war, war nicht nur, dass da mehr als 100.000 Menschen auf die Straße gegangen sind, sondern diese Demonstration hat meiner Meinung nach auch sehr klar gezeigt, dass es in Österreich eine Arbeiterinnenbewegung und eine Arbeiterinnenklasse gibt. Die war dort auf der Straße. Es ist in den letzten Jahren viel darüber diskutiert worden, ob man das, was in Österreich existiert, überhaupt Arbeiterinnenbewegung nennen kann, ob es überhaupt eine Arbeiterinnenklasse heutzutage noch gibt und so weiter und so fort. Ich glaube, diese Demonstration hat sehr, sehr gut gezeigt, dass das sehr wohl noch vorhanden ist. Und ich denke, dass das auch eine sehr wichtige Demonstration war, weil sie auch der Arbeiterinnenklasse selbst gezeigt hat, dass sie existiert. Also das Klassenbewusstsein, das heißt das Bewusstsein der Arbeiter und Arbeiterinnen über ihre eigene Situation und ihre eigenen Interessen, es ist nicht sonderlich stark ausgeprägt in Österreich. Und es sind solche Aktivitäten wie diese Demonstration, die zeigen, es gibt viele Leute, die die gleichen Interessen haben, und wenn sie sich gemeinsam zusammentun und für eine Sache kämpfen, dann können sie auch etwas erreichen, dann sind sie gemeinsam stark und so weiter und so fort. Genau, ich denke, das ist die Aufgabe einer jeden linken Organisation, einer jeden Organisation der Arbeiterinnenbewegung ist, solche Aktivitäten zu stützen, um dieses Bewusstsein vorantreiben zu können und heben zu können. Und tatsächlich glaube ich, dass das Potenzial jetzt in Österreich vorhanden war und ist, über diese Bewegung, die jetzt schon stattgefunden hat, diese Demonstration am 30. Juni, darüber auch hinauszugehen und auch über weitere Aktivitäten das Klassenbewusstsein in Österreich zu steigern. Es gab in den letzten Wochen, in den letzten Tagen, es gibt es auch weiterhin noch zahlreiche Betriebsversammlungen. Es gab insgesamt in Österreich, soweit ich richtig informiert bin, über 2000 Betriebsversammlungen. Es gab diese riesige Demonstration, wenn ich auch hier auch richtig informiert bin, war das die größte Demonstration seit den Mobilisierungen gegen die Pensionsreform 2003. Und es gab de facto, wie der Profil letztens veröffentlicht hat, auch in der gesamten Bevölkerung eine starke Unterstützung für Streikmaßnahmen. Wenn diese Umfrage annähernd irgendwie auch stimmt, dann finden 59% der Bevölkerung es für gerechtfertigt, gegen diesen Angriff der Regierung zu streiken. Noch eine Minute. Ah, okay. Na gut, dann muss ich mich ein bisschen beeilen. Ich glaube, das Problem ist, dass die Gewerkschaft, und da stimme ich überein, das ist die Führung über die Arbeiterinbewegung heutzutage, die Sozialdemokratie und die Gewerkschaft, hat dieses Potenzial nicht ausgenutzt. Die Frage ist, warum wurde dieses Potenzial nicht ausgenutzt? Ich glaube nicht, weil es nicht möglich gewesen wäre, das zu tun, sondern letztendlich muss man festhalten, dass die Gewerkschaftsführung kein Interesse daran hatte, hier wirklich Massenstreiks zu organisieren, um dieses Gesetz zu Fall zu bringen. Und das liegt meines Erachtens einfach auch daran, dass die Gewerkschaftsführung sich letztlich zu bequem ist, um eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dieser Regierung auch einzugehen. Weil das letztendlich auch bedeutet, dass man die eigene Rolle, die man inne hat, nämlich die zwischen Kapital und Arbeit zu vermitteln, dass man diese Rolle gefährden könnte, beziehungsweise im weiteren Sinne als Teil der sozialdemokratischen Bewegung, was die Sozialdemokratie, also die Gewerkschaftsführung heute auch ist, sich zukünftige Regierungskonstellationen möglicherweise zu verscherzen. Das heißt von meiner Perspektive auch aus, dass es notwendig ist, natürlich hier auch gewerkschaftliche Organisierungsarbeit zu betreiben, sich an den Arbeitskämpfen zu beteiligen, diese Arbeitskämpfe, die Arbeit in Bewegung und so weiter zu unterstützen, aber man muss letztendlich auch von unten ein Gegengewicht zu dieser konservativen und passiven bürokratischen Formation, wie sie in Österreich heute durch lange Tradition der Sozialpartnerschaft existiert, dass man dagegen auch ankämpfen muss und das von unten auch aufbrechen muss. Genau, damit will ich es mal belassen. Danke, dann Michi? Ja, also mir kommt jetzt die Aufgabe zu, etwas vorzutragen, was keinem hier gefallen wird. Vorab möchte ich möchte erstmal den Funke beglückwünschen, dass er bei der Demo 1000 Zeitungen verkauft hat. Das ist 1% der Demo. 1% hätte auch gerne die Kappe über der Wahl, also gar nicht so schlecht. Und jetzt fange ich mal kurz an. Was zum Begriff der Arbeit bei Karl Marx? Bei Marx gibt es zum einen Arbeit als einen einfachen Prozess zwischen Mensch und Natur, davon haben wir vorhin schon gehört. Durch Muskeln und Hirn formt der Mensch durch Tätigkeit die Natur im Sinne seiner Bedürfnisse um. So wird aus einem Ast ein Jagdgerät oder ein Teil einer Unterkunft. Der Mensch formt jedoch nicht nur die Natur um. Diese Umformung wirkt auf ihn selbst zurück und verändert ihn und die Gesellschaft, die er sich dadurch schafft. Diese Wechselwirkung zwischen Veränderung der vorgefundenen Natur und die sich dadurch vollziehende Veränderung des Menschen, die sich auf immer neuem gesellschaftlichen Niveau vollzieht, ist der Grundgedanke seines dialektischen Materialismus. Aus diesem Grund ist auch die dumpfe Parole Arbeit ist scheiße zu widersprechen. Menschliche Arbeit hat den Menschen von der Natur emanzipiert und sie birgt auch die Möglichkeit der gesellschaftlichen Emanzipation. Doch wenn Marx in seinem Hauptwerk von Arbeit redet, ist meist eine andere Form gemeint. Arbeit im Kapitalismus, welche die alleinige Quelle des kapitalistischen Reichtums ist. Diese kritische Bestimmung von der spezifischen Arbeit im Kapitalismus bei Marx wird aber oft affirmativ gelesen. Zur Veranschaulichung ein kleines Beispiel aus dem Gurtha-Parteiprogramm der Sozialdemokratie von 1875, da schreiben sie, die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums und aller Kultur. Marx sah darin eine bürgerliche Redensart, die der Arbeit eine Qualität zusprach, die sie eben nur im Kapitalismus hatte. Für Marx war die Arbeit nur die Quelle des kapitalistischen Reichtums, also die kapitalistische Arbeit nur die Quelle des kapitalistischen Reichtums. Der stoffliche Reichtum, und davon muss man den kapitalistischen Reichtum trennen, entspringe der menschlichen Tätigkeit genauso wie der Natur. Man mag dies alles für unnötige Spitzfindigkeit halten, doch ohne die Unterscheidung von Arbeit und Reichtum allgemein und Arbeit und Reichtum im Kapitalismus ist die ganze Kritik von Marx unverständlich. Kurz dargestellt, zielt die Kritik von Marx auf Folgendes ab. Arbeit ist im Kapitalismus die Quelle des Reichtums. Gleichzeitig wird die Arbeit für die Produktion von Waren immer unnötiger, weil die Konkurrenz die fortwährende Produktivkraftsteigerung erzwingt. In immer kürzerer Zeit können immer mehr Waren hergestellt werden. Weil Reichtum trotzdem immer noch durch die Arbeit definiert ist, werden die Menschen im Kapitalismus genau dann massenhaft ins Elend geschleudert, wenn zu viel stofflicher Reichtum am Markt existiert und dieser keine Käufer mehr findet. Dieses Potenzial des stofflichen Reichtums, welches der Kapitalismus erstmals in der Menschheitsgeschichte schafft, aber gleichzeitig für den Großteil der Menschen dementiert, wollte Marx und die Kommunisten, die ihm folgten, realisieren. Aus diesem Widerspruch des Kapitalismus ergibt sich auch die Revolutionstheorie bei Marx. Denn das Proletariat gehörte schon durch die Klassenzugehörigkeit notwendig zu den Verlierern der Gesellschaft und musste die bestehenden Verhältnisse revolutionär aufheben, um die Welt für sich zu gewinnen. Diese Auflehnung des Proletariats gegen die bürgerliche Gesellschaft ließ Marx zum Kommunisten werden, der Herrschaft und Ausbeutung abschaffen wollte. Erst als revolutionärer Kommunist konnte Marx den Widerspruch zwischen Produktionsverhältnissen und Produktivkräften als entscheidendes Charakteristikum des Kapitalverhältnisses erkennen und kritisieren. Dies sollte für sein Hauptwerk des Kapitals sehr wichtig werden. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts jedoch entschärften die Repräsentanten des Kapitals die Sozialismusdrohung des Proletariats mittels rudimentärer sozialer Absicherung und Integration in die nationale Gesellschaft. Nicht vergessen werden sollte die Integration des Proletariats in der faschistischen Epoche durch den Nationalsozialismus. Und jetzt zur aktuellen Lage. Also in Österreich herrscht Unmut. Der Unmut ist so groß, dass, wie vorhin schon gesagt wurde, fast 60% der Bevölkerung Streiks für gerechtfertigt halten, um den 12-Stunden-Tag zu verhindern. Schwarz-Blau wollte den 12-Stunden-Tag nur schnell im Windschatten der Fußball-WM durchdrücken. Daraus wird nun nichts. Es ist vielleicht ein historischer Moment, denn der Unmut der Menschen entzündet sich einem sehr egoistischen und universalistischen Interesse. Und wann gab es das zuletzt in Österreich? Man verzeiht einer Regierung wirklich vieles, aber wenn es ums eigene Geld, ein Mindestmaß an Freizeit und die eigene Gesundheit geht, ist der Spaß vorbei. Hier löst sich auch der Mythos vom angeblichen Rechtsruck in Österreich in Luft auf. Für die Linke war der Mythos sehr bequem. Die Frage, warum die Arbeiter immer weniger linke Parteien wählten, war da schnell beantwortet. Für die Autonomen waren sie rassistisches Pack und für die traditionellen Marxisten wurden die Leute von rassistischen Scharfmachern verführt. Dabei hatte die Linke doch die sozialpolitisch besten Ideen für die Arbeiter. Das war natürlich ein Irrglaube. Denn warum sollte es für Menschen aus der Arbeiterklasse rational sein, eine sozialdemokratische oder linke Partei zu wählen, die statt gute Jobs und höhere Löhne zu fordern, sich fast nur mehr um den Erhalt und damit die Verschlankung des Sozialstaats kümmerte? Der verschlankte Sozialstaat mag als potenzieller Arbeitgeber für Personen aus der Mittelklasse seinen Reiz haben, aber zu Zeiten der Vollbeschäftigung waren die Angehörigen der Arbeiterklasse weniger auf den Sozialstaat angewiesen und als er aufgrund höherer Arbeitslosigkeit gebraucht wurde, funktionierte er nicht mehr wirklich. In Wahrheit fiel nur das Interesse einer subjektiv immer linkeren Mittelklasse, die in linken Parteien sowohl die Führung übernahm, als auch die Anhängerschaft bildete und die Interessen der Arbeiterklasse auseinander. Zugespitzt ist es genau dieses linke Milieu, welches fast ausschließlich von staatlichen Geldern für ihre Projekte und Jobs abhängig ist, welches auf Kosten der Arbeiterklasse lebt. In den 1970er Jahren verabschiedete sich die Linke zudem fast vollständig vom Proletariat. Jugendliche aus gutem Haus zeigten sich enttäuscht, dass ihre revolutionären Parolen den Arbeitern nicht verfangen wollten. Diese wollten meist nur höhere Löhne, einen Fernseher und ein Haus. Das war den damaligen Linken natürlich zu wenig und sie suchten sich ein neues revolutionäres Subjekt. Sie fanden es in kämpfenden Völkern, bedrohten Schildkröten und gesellschaftlichen Minderheiten. Zur selben Zeit war auch der fordistische Kapitalismus in die Krise geraten und um diese im Sinn des Kapitals zu lösen, wurde ein Großteil der Industrie von den kapitalistischen Zentren in die Peripherie verlegt. Das Kapital wollte seinen Wunschtraum wirklich machen und sich des Proletariats entledigen, so wie es zur selben Zeit eben auch die Linke tat. Antirassistisch und ökologisch sensibilisiert senkten linke Regierungen in den letzten Jahrzehnten selbst soziale Standards. Begleitet wurde dies immer vom Sound der Diversität und dem Kampf gegen angebliche gesellschaftliche Ungerechtigkeiten. Gerecht ist die Gesellschaft für diese Linke, also für die heutige Linke, wenn das kapitalistische Elend gleichmäßig nach Hautfarbe, Geschlecht und Religion verteilt ist. Für viele, vor allem Arbeiter, wird das immer unattraktiver, weil was hat man von dieser Diversitätspolitik, wenn man es als Akademiker nicht als Distinktionsgewinn im eigenen ausländerfreien Viertel, wie hier im 7. Bezirk, vor sich hertragen kann. Nichts. Okay. Also, dann komme ich kurz zum Schluss. Also in diesem Arbeitskampf wird die postmoderne Linke zum Problem. Denn sie wird den Menschen, die gegen den 12-Stunden-Tag sind, Folgendes erklären. Wenn ihr gegen den 12-Stunden-Tag seid, müsst ihr auch unsere Islambegeisterung unterschreiben. Dort nennt man es dann die Verbindung verschiedener Kämpfe. Der radikalere Teil wird ihnen erzählen, Arbeit sei sowieso scheiße und No Border, No Nation unter den aktuellen Verhältnissen eine super Idee. Wer das anders sehe, sei ein Faschist. Wer solche Alternativen hat, wird vielleicht dazu gedrängt, im 12-Stunden-Tag das kleinere Übel zu erkennen. Das wäre fatal und nicht der Dummheit der Arbeiter und Angestellten geschuldet, sondern der verrückten Propaganda dieser Linken. Wenn die Linke endlich wieder einmal etwas reißen will und die Grundvoraussetzung dazu ist, endlich zur Vernunft zu kommen, dann enthält sie sich diesem ganzen antirassistischen, antiimperialistischen und antinationalen Quatsch und unterstützt die betroffenen Lohnabhängigen in ihrem Arbeitskampf. Postmoderne Theorien, die die Betroffenen in verschiedene Opferkollektive unterteilen, die sich dann alle misstrauisch beäugen und nur durch ihren Hass auf Israel und den Westen zusammengehalten werden, sind die Stütze des postmodernen Kapitalismus und der Ideologie der EU und nicht seine Opposition. Der Arbeitskampf ist schon deshalb universell, weil er die Regelung der Regierung und die Menschen unabhängig von Herkunft und Hautfarbe betrifft und ganz praktisch nur gemeinsam gewonnen werden kann. Da muss nichts Antirassistisches mehr hinzugefügt werden. Es wäre zu wünschen, die Linke käme zur Vernunft. Noch wünschenswerter wäre die Verhinderung des 12-Stunden-Tages. Dadurch würde auch der Irrglaube erschüttert, die Gesellschaft sei nicht zu ändern und jede soziale Verschlechterung müsse wie eine Naturkatastrophe hingenommen werden. Vielleicht käme man dann irgendwann auch wieder an den Punkt, von der ganz großen Veränderung zu sprechen, dem Kommunismus. Vielen Dank. Dann schließen wir jetzt eine Runde an, in denen die Sprecher aufeinander reagieren können. Dabei habe ich dem Christian plus 3 Minuten versprochen, weil er offenbar die Zeit des Eingangsredens nicht genau gewusst ist. Ich hoffe, das ist für euch okay. Ja, war schon gut zu hören. Genau. Immer das Ungefähr. Und vielleicht könnt ihr das vor allem im Hinblick auf verschiedene Punkte nochmal diskutieren. Zum einen scheint mir im Raum zu sein eine Differenz in Bezug auf die Frage, was das Verhältnis ist zwischen Arbeiterinnenbewegung und der Linken. Gibt es überhaupt eine Linke? Spielt die Linke eine Rolle im Verhältnis zu der Arbeiterinnenbewegung? Wird die Linke, hat sie die Rolle, in diesem Kampf unterzugehen? Oder in diesem Kampf die Führung zu übernehmen? Oder sind Arbeiterklasse und Linke eigentlich identisch? Das wäre einmal eine Frage, an der entlang vielleicht die Antworten oder auf die sich die Antworten nochmal richten könnten. Das andere wäre, jetzt mal gesetzt dieser verschiedenen Positionen, was sind denn aktuelle Handlungsmöglichkeiten in dem jetzigen Kampf um den 12- beziehungsweise 12-Stunden-Tag, 60-Stunden-Woche? Sind es Handlungsmöglichkeiten für die Linke, sind sie für die Gewerkschaften erstens? Zweitens, was wäre das Ziel von solchen Handlungsmöglichkeiten? Also wenn man von einem Potenzial spricht, dann muss man auch von dem Zweck sprechen, für den es ein Potenzial ist. Geht es da um die Verteidigung von Rechten, geht es da um die Verteidigung der Freizeit oder der Selbstverwirklichung oder um die Erfüllung eines menschlichen Potenzials? Wir haben ja verschiedene Positionen dazu gehört. Und dann, Christian, würde ich dir das Wort übergeben. Ja, also vielleicht, mein grundsätzlich, also als Eingangsstatement würde ich mal eine provokante These in den Raum stellen, die, finde ich, wichtig ist, weil ein paar Mal das Wort Solidarität und so weiter gefallen ist. Ich finde, Solidarität ist einer der zentralen Begriffe, wenn man progressive oder linke Ideen spricht. Und das Wichtige ist, was ist denn Solidarität? Solidarität ist Zusammenhalt. Und Solidarität ist eigentlich nicht was Altruistisches, sondern zutiefst Egoistisches. Nämlich, ich helfe in der Erwartung, dass mir geholfen wird. Und das ist auch gut so. Nicht umsonst ist dieses Motiv, das vielfach verwendet worden ist in der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung, die umschließenden Hände, die sich quasi gegenseitig Halt geben. Also das mal vielleicht da noch vorweg. Ich finde es recht lustig, dieses sanfte und dezente Gewerkschaftsbashing. Ein paar Punkte muss ich euch eh komplett recht geben, aber ich muss noch mal eine Sache betonen. Es war halt der ÖGB, der dort 100.000 Leute hingebracht hat. Es war nicht die AMT, es war nicht der Funke, es war nicht der Arbeiterinnenstandpunkt, sondern es waren die Kolleginnen und Kollegen, die Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die Leute dorthin mobilisiert haben. Also das muss man schon mal sagen. Also es geht um gesellschaftliche Machtfragen und wer kann quasi eine Opposition oder ein Bündnis gegen die Regierung anführen, dann muss man ganz klar sagen, das sind die Gewerkschaften die zentralen Akteure, um die es auch geht. Ja gut, was der Martin gesagt hat, die Führung ist wichtig in der Revolution. Wäre ich jetzt enttäuscht, wenn du es nicht gesagt hättest. Ich glaube nicht, dass die Führung das Um und Auf ist. Ich glaube, es sind die Menschen, die in der Bewegung tätig sind, sind das zentrale Element, um die es geht. Ich glaube nämlich, einer der Fehler, den die Gewerkschaften zum Beispiel jetzt konkret gemacht haben in den letzten 50, 60 Jahren, waren, dass sie zum Beispiel zu führungsorientiert waren. Also dass das meistens die großen, also Macho-Männer waren, die Alpha-Tiere, die gesagt haben, wisst was, Leute in der Fabrik, ich mache das für euch, dafür seid ihr loyal zu mir. So war der Deal, so auf die Art. Das sind so Gestalten, wie zum Beispiel den Anton Benja, wenn er was sagt. Das war ein Arbeiterführer, der hat gesagt, ihr gebt mir eure Realität, dafür seid ihr ruhig, so auf die Art. Und dieses Bild ist, glaube ich, nicht eins, das man unbedingt weiterzeichnen muss. Auch wenn ich glaube nicht, dass das deine Intention war, aber es geht mehr als um die Führung, sondern es geht darum, wie die Leute sich selber reflektieren und wie die Leute sich selber sehen. Was ist, glaube ich, was es jetzt braucht? Vielleicht nur ganz kurz zum rechtlichen Standpunkt. Das ist jetzt unsexy, wenn man quasi aus der theoretischen Debatte geht in eine rechtliche Frage. Wenn es darum geht, Streiks versus Betriebsversammlungen, nämlich immer die Betriebsversammlung. Warum? Weil die muss der Arbeitgeber zahlen und nicht die Gewerkschaft. Kurz und einfach. Also nur, damit das als Punkt auch nochmal aufgeführt ist. Also eine Betriebsversammlung tut genauso weh. Da kann der ganze Betrieb stehen, also zum Beispiel der Voestalpine, als dem industriellen Leitbetrieb in Österreich, haben zum Beispiel von 4.000 Beschäftigten knapp 1.000 an der Betriebsversammlung teilgenommen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das tut niemandem weh, also da geht es auch um den Aspekt. Ich glaube, bei der Frage, wie geht es weiter, das ist die essentiellste Frage und da geht es um eine Machtfrage. Da geht es darum, gelingt es zumindest in gewissen Punkten zurückzuschlagen, diese Angriffe und vielleicht sogar in eine Offensive zu kommen. Ich meine, ich bin leider immer ein bisschen pessimistisch. Ich glaube, im Moment geht es darum, Dinge zu verteidigen. Aber aus einer Verteidigungshaltung kann man sehr schnell, wenn heute das Fußballmatch ist, wenn der Ball in der einen Hälfte ist, kann er ganz schnell wieder in der anderen auch liegen. Ich glaube, das darf man sich nicht vor Augen führen. Also das darf man nicht vergessen. Was mir ganz wichtig ist, diese Machtfrage und was. Jetzt kann man diskutieren, was ist die Linke? Ich definiere die Linke sehr breit, das sind politische Parteien, das sind die Gewerkschaften, das sind aber auch soziale Initiativen. Was die Linke definitiv braucht, ist mehr ein Zugang, der sich konkret an den Bedürfnissen und Problemen der Menschen orientiert. Und vielleicht ein Beispiel, was mir eingefallen ist, ist das Thema Rassismus. Also ich bin jetzt in 10 Jahren im Dunstkreis von diversesten linken Gruppierungen unterwegs, wurde sehr oft sehr viel diskutiert über was ist Rassismus, welcher Theoretiker, welche Theoretikerin hat was zum Thema Rassismus gesagt. Aber was mir zum Beispiel gefehlt hat, was im Vergleich zum Beispiel zu den USA ist, ist zum Beispiel, dass in den USA konkrete Kämpfe geführt werden, um wie zum Beispiel kann man Staatsbürgerschaftsrecht verändern. Also dass zumindest Menschen, die in einem Land geboren sind, ganz fix einen Anspruch auf die Staatsbürgerschaft haben, Anti-Abschiebungskämpfe und so weiter und so fort. Und da habe ich das Gefühl, es gibt einiges, aber es ist noch viel, viel zu wenig. Also es ist alles unkonkret und alles, was nur der Diskussion Wien geführt wird, ist nett, aber nicht zielführend. Eine Minute. So, und jetzt muss ich nochmal zu dieser Machtfrage zurückkommen. Es geht hier ganz klar um eine Machtverschiebung zugunsten der Großindustrie, also Teile der großindustriellen Klasse, kann man sagen. Und es ist die Frage, wer bereit ist, auch Widerstand zu leisten. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt mehr oder weniger als progressive Person definiert, ob das jetzt als Kommunistin, Sozialistin, Anarchistin oder was jetzt wäre der Zeitpunkt, so teilweise vielleicht unsexy das klingt, in die Gewerkschaft einzutreten. weil die Gewerkschaft waren es, die 100.000 Leute auf die Straße gebracht haben. Die Gewerkschaften bieten im Moment eine Plattform, auf der man auch sagen muss, es verändert sich viele Dinge, es verändern sich auch Stimmungen in den Betrieben. Also Stichwort, es breitet sich langsam etwas Radikaleres aus, aber ich glaube noch nicht, dass man sagen kann, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man glaubt, man drückt auf den Knopf und die Leute marschieren mit der roten Fahne auf die Straße und schreien Streik. Das glaube ich nicht und das war auch die Erfahrung der Betriebsversammlungen, auf denen ich war, nicht. Die Leute sind heiß, aber es ist halt ein Unterschied, ob ich sauer bin oder ob ich dann gewillt bin, sauer auf die Straße zu gehen, im Wissen, dass das vielleicht auch ökonomische Nachwirkungen auf mich selber haben kann. Stichwort, vielleicht werde ich rausgehaut und so weiter. Also da muss man dann, glaube ich, auch schon nochmal sachte hinschauen. Und das ist eben die konkrete Frage. Gelingt es im Kontext dieser Kämpfe, die es da jetzt unzweifelhaft gibt, weil im Herbst kommen wir so oder so in eine kämpferische Situation, weil dann sind die nächsten Lohnverhandlungen, vor allem in einem gewerkschaftlich gut organisierten Bereich mit der Metallindustrie. Und da kann ich ja sagen, da wird es nicht so sein wie in den letzten Jahren. Kurz und einfach. Also dieses, es gibt ein paar Leute, die sagen, ja, also der August Würginger zum Beispiel von der ÖVP hat gesagt, ja, die Sozialpartner werden sich dann an den Tisch setzen und das wird alles so laufen wie bisher. Naja, denkste, die sind der Gewerkschaftsbewegung, die sind den Arbeitnehmerinnen mit dem Arsch ins Gesicht gefahren und glauben jetzt, dass man sagt, danke dafür und man ist eh lieb und nett. Also jetzt wäre der Moment, in die Gewerkschaft einzutreten, auch wenn man nicht hundertprozentig hinterher steht, das tue ich auch nicht und ich meine, die zahlen meine Brötchen, aber wo ich dahinter stehe, ist der Gedanke der Solidarität und wo ich glaube, dass es jetzt im Moment umso wichtiger ist, eine organisierte Arbeiterinnenbewegung zu haben und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht den Wunden bohren, aber 100.000 versus Fragezeichen. Damit 100.000 versus Fragezeichen. Nee, also Martin, und du hast natürlich jetzt nicht so viel Zeit, sondern die Hälfte ungefähr. 4 Minuten. Vier Minuten. Ja, damit bohrt man bei mir nicht den Wunden. Ich bin nicht die SLB, dass ich delusional glaube, ich baue eine Massenpartei auf. Also. Aber wenn ich mich für die 1% bedanken möchte, für das Glück wünschen, Erfolg wünschen, was auch immer zum Zeitungsverkauf. Die Bolschewiki in Petrograd haben 1917 0,08% gehabt. Ja, vielleicht können wir uns da ein bisschen an die richten, das ist sicher mein Ziel. Ich meine, die 1000 Zeitungen auch in Mitgliedschaft verwandelt. Nein, um zum Ernst der Sache zurückzukommen, ich glaube, kein ernsthafter Marxist, der hier am Podium sitzt, glaubt, Massenorganisationen wie die Gewerkschaften ersetzen zu können. Deswegen stellt man sich da einen Strom an unserer Position auf, wenn man glaubt, man könnte damit in irgendwelchen Wunden bohren. Oder es ist jedem klar, dass die Gewerkschaft das mobilisiert hat. Die Frage ist nur, angesichts dieser Führung, wie lange wird die Gewerkschaft das nur so mobilisieren können, wenn es so weitermacht, wie es jetzt weitermacht. Und der Wunsch des Gewerkschaftsbeitritts, also ich nehme keinen Marxisten ernst, der sobald er ins Berufsleben eintritt oder als Student eintritt, nicht er Gewerkschaftsmitgliedschaft irgendwann einmal besorgt. Also ich glaube, da trägst du allen noch Athen auf diesem Podium. Einerseits, ich glaube, dass die Frage eher ist, mit der Politik der Gewerkschaft, wie lange wird man nur das Knopf drücken können, dass auf einmal 100.000 Leute an einem Samstag am 30.06. aufmarschieren. Weil wenn man eins sieht, was die Politik der Sozialpartnerschaft, egal ob es jetzt Betriebsversammlungen oder zu Betriebsversammlungen möchte ich kurz was sagen oder Streik ist, was man jahrelang gemacht hat, ist zu mobilisieren, sie auf die Stärke zu verlassen, um sie dann am Verhandlungstisch über den Tisch ziehen zu lassen. Du hast den Metall-AKV angesprochen, es gibt keinen geschlossenen Metall-AKV mehr, denn dann hat sich die Gewerkschaft in neun Sparten, aufspalten lassen. Und das macht die Leute heiß und deswegen treten nicht irgendwelche Marxisten aus irgendeinem verschwurbelten, falschen Gewerkschaftsverständnis aus, sondern da treten Realhacker aus der Fabrik aus. Eine Krankenschwester sagt, die scheiß gelbe Union, und das sagt die selber, und das ist politisch total unbewusst, sagt, das Einzige, was die machen, ist Schwedenbombenverkauf. Da tue ich mich lieber selbst berufsversichern, weil das ist das Einzige, was mir die Gewerkschaft gebracht hat. So, das ist irgendwie das, was reale Arbeiter sagen. Und ich glaube, das ist eher für ein Problem, an das man diese Frage richten sollte. Und da gibt es einfach eine Wechselbeziehung und ein Wechselverhältnis aus Führung und Basis. Und das Problem der Gewerkschaft ist nicht, dass sie stark geführt ist, das ist sie nämlich nicht. Das Problem der Gewerkschaft ist, dass sie undemokratisch geführt ist, dass es keine permanente Abwählbarkeit gibt, dass das kleine Verhandlungsteam, wie beim Sozial-KV teilweise passiert ist, das findet man findet man Berichte im Internet oder in unserer Zeitung, dass das kleine Verhandlungsteam das große Verhandlungsteam verarscht hat, zum Beispiel, und so weiter und so fort. Und das frustriert Leute und damit schwächt sich die Gewerkschaftsbewegung selbst. Und genau. Und ich glaube, das ist der zentrale Knackpunkt, um den wir da diskutieren sollten und nicht, dass mit mehr Gewerkschaftsmitgliedern irgendwie mehr geht von der Gewerkschaft. Das ist, glaube ich, nicht, das ist nicht die Kernfrage in einem Land mit einer gewerkschaftlichen Organisierung wie Österreich und mit einer, du hast das richtigerweise gesagt, mit einer Massenmobilisierung, die man halbe scheinbar auf Knopfdruck aktivieren kann. Eben nicht auf Knopfdruck. Bitte eine Woche vorher. Das war harte Arbeit. Solange es eine Woche vorher geht, geht es auf Knopfdruck, wenn man nicht monatelang vorher mobilisieren muss. Das muss ich da ganz ehrlich sagen, da unterschätzt du die Stärke deiner eigenen Kampforganisation. Eine Minute. Und um auf die aktuellen Handlungsmöglichkeiten und was das Ziel sein muss, meiner Meinung nach, zurückzukommen, es ist um Defensive und Offensiv gesprochen worden und was man machen kann. Klar, das ist einmal ein Angriff von der schwarz-blauen Regierung, sprich einem Bürgerblock, der von den NEOS mitgetragen wird, der das Programm der Industriellen Vereinigung der Wirtschaftskammer umsetzt. Ja, das hat natürlich in erster Linie einen defensiven Charakter. Aber das Einzige, wie man diesen Angriffen Herr werden kann, ist nicht, dass man erkämpft irgendwie mit Demos, halb bettelnd, halb auf der Straße demonstrierend, man möge doch wieder zur Sozialpartnerschaft zurückkehren, sondern man muss sich eingestehen, dass die Sozialpartnerschaft ein Hindernis, eine stumpfe Waffe, ein immer schon stumpfes Instrument gewesen ist, um die Interessen der Arbeiterinnenklasse umzusetzen. Und das heißt, man muss diese Mobilisierung und diesen Kampf und diese Streikbereitschaft, diese Kampfbereitschaft, ob man es jetzt als Betriebsversammlung umsetzt oder nicht, nützen, um diese Regierung zu stürzen. Und das ist realistisch. Man muss, das hat man bei den Streiks gegen den Pensionsreformen gesehen, mit einem Eisenbahnerstreik, die Leute sind bereit, bis zum Äußersten zum Streiken und auf die Straße zu gehen. Und warum ist die Stimmung bei den Betriebsversammlungen nicht so gut? Ich kenne eine Betriebsrätin, die bei einem der größten Konkurrenten der Westbahn AG Betriebsrätin ist. Da hat der Herr, da hat der Kollege oder Genosse Hebenstreit, ich darf es als Halbsozialdemokrat quasi sagen, Genosse Hebenstreit, gesagt, wir wissen nicht, was wir dann. Und dann ist ein Drittel der Betriebsversammlung heimgegangen. Na, kann es irgendwer wem verübeln? Und das ist das, was wir als Funke versuchen zu machen, den Gewerkschaften, und das haben wir mit unseren 1000 Zeitungen, um den Kreis dazu zu schließen, zu versuchen, nämlich denen leider Programm anzubieten, das wir für sinnvoll halten, und wer das Programm auch für sinnvoll hält, um die Gewerkschaft und die Arbeiterinnenbewegung, scheiß auf die Linke, die brauche ich nicht, ich brauche einen revolutionären Marxismus, so stark zu machen und vorzubereiten, dass die Regierung stürzen kann und damit diese endlosen Angriffe beenden kann. Und wenn es sich ausgeht, was ich glaube, dann eine Gesellschaft zu errichten, die auf Demokratie und Planwirtschaft beruht. Ja. Gut, danke, Michael. Ja. Also ich habe meine größte Anerkennung gegenüber all jenen Menschen, die zu den Mobilisierungen, zu den Protesten am 30. Juni beigetragen haben, zu den Leuten aus der Gewerkschaft, die das gemacht haben, zu den Betriebsräten und Betriebsrätinnen, die da eine Rolle gespielt haben und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es für mich auch notwendig, darüber zu diskutieren, was politisch notwendig ist. Und da geht es für mich nicht um Gewerkschaftsbashing oder sonst irgendwas, sondern da geht es darum, dass man Fehler vermeidet, die reale Auswirkungen auf die Menschen haben. Wenn die Leute länger arbeiten müssen, dann ist es auch schwieriger, dass die Leute sich politisch und sozial und auch gewerkschaftlich engagieren. Genau. Deswegen möchte ich jetzt ein bisschen auch auf die Frage kommen, was ist derzeit jetzt so die Strategie, die die Gewerkschaft verfolgt, und was wäre eigentlich das Sinnvolle. Die Gewerkschaft hat gleich letztendlich der Katzian, gleich im Anschluss an die Demonstration eine Volksabstimmung über den 12-Stunden-Tag gefordert. Das ist eine nette Forderung. Natürlich war es klar, dass diese Forderung im Parlament nicht umsetzbar ist. Es wurde im Parlament eingebracht, es wurde nicht umgesetzt. Jetzt wird eine Volksbefragung gefordert. Jeder Mensch weiß, wurscht wie viele Leute es unterschreiben, die Regierung wird darauf scheißen. Ja? So, das ist mal die eine Sache. Die andere Sache ist die Frage von, und das ist meiner Meinung nach die wichtigste, der Kampf im Rahmen der KV-Verhandlungen im Herbst. Das ist schön und gut, wenn man diese Auseinandersetzung führt, aber letztendlich bedeutet das natürlich auch erstens eine gewisse Zeit, bis viele kollektive Vertragsverhandlungen losgehen. Das ist das eine. Das andere, dass natürlich die nicht zeitgleich stattfinden. Darüber hinaus es unterschiedliche Branchen, Bereiche gibt, wo die Leute besser organisiert sind, schlechter organisiert sind. Das heißt, man führt eine Auseinandersetzung, in die man schon gespalten und geschwächt hineingeht. Und das ohne, dass man vorher das Kampfpotenzial, das vorhanden war, ausgenutzt hat. Das ist ein, weiß nicht, bewusst oder unbewusst, aber ein eindeutiges Zurückweichen, eine Art halbe Kapitulation, die man da eigentlich betreibt und letztendlich auf einer enorm geschwächten Position steht und natürlich diesen Kampf mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr gewinnen wird können. Zu den Betriebsversammlungen möchte ich noch sagen, ja, Betriebsversammlungen bedeutet natürlich auch, dass die Arbeit niedergelegt ist, aber natürlich ist das was vollkommen anderes wie ein Streik. Ja. Weil in der Betriebsversammlung bin ich für ein paar Stunden vielleicht, da informiert jemand über irgendein Thema, sei es jetzt die neue Arbeitszeitverlängerung oder was weiß ich was. Wenn ich aber einen ernsthaften Streik durchführe, dann versuche ich die Arbeit so lange niederzulegen, bis ich gewonnen habe in dieser Auseinandersetzung. Und das ist nicht das Ziel einer Betriebsversammlung. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Noch eine Minute. Genau. Ja, was für mich wichtig ist, ist, dass man erkennt, dass es notwendig ist, dass es gewerkschaftliche Organisation gibt, dass es bewusste Auseinandersetzungen und Interventionen in arbeitsrechtliche Fragen gibt, dass es aber nicht reicht, einfach nur Gewerkschaftsmitglied zu werden oder sonst etwas, sondern dass man tatsächlich eine reale Organisation an der Basis zustande bringen muss. Ja, dass es auch gewerkschaftliche Basisstrukturen gibt in den Betrieben, in den Stadtteilen, Ortsgebieten und was weiß ich was. Ja, das gibt es heutzutage nicht. Der ÖGB und seine Teilgewerkschaften ist wahrscheinlich eine der bürokratischsten Gewerkschaften weltweit überhaupt. Ja. Und das ist letztendlich ein Resultat von der ganzen jahrzehntelangen Sozialpartnerschaft, wo man sich damit zufrieden gegeben hat, dass es Repräsentation an der Spitze gibt, die verhandelt für einen und das war's. Dementsprechend ist natürlich auch das Problem, also ich sehe das nicht so wie der Martin vielleicht, so auf Knopfdruck in den Streik zu treten, das glaube ich nicht, weil die Leute sind es nicht gewohnt zu streiken in Österreich. Und die Betriebsräte und Betriebsrätinnen, die trauen sich das nicht, glaube ich, ja? Da vorreitend zu wirken und so weiter. Ja? Aber es ist ja nicht so, als hätte die Gewerkschaft nicht über ein halbes Jahr Zeit gehabt, um sowas vorzubereiten. Man hat eigentlich relativ wenig gemacht, seitdem das Regierungsprogramm bekannt war. Und dann, in kürzester Zeit, haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir eine Demonstration. Und dann ist es natürlich einfach zu sagen, ja, Streiks, das können wir jetzt nicht so leicht vom Zaun brechen. Genau. Ja, ich lasse es hier. Danke, dann darf ich das Wort noch an mich zum Abschluss. Ja. Ja, es ist eine schwierige Situation und ich glaube, was auch klar rauskommt, wenn wir allen, die vor mir geredet haben, ich würde mich damit einschließen, dass man nicht weiß, wohin das gehen wird und wie sich das entwickeln wird. Wenn ich ein paar Beiträge durchgelesen habe von den zwei Organisationen neben mir, wissen sie es schon ganz genau, sie sagen es jetzt halt nicht so offen, aber irgendwie scheint das große Ziel Sozialismus und Sturz der Regierung schon immer da zu sein. Jetzt ist halt die Frage, ob Arbeiter nicht mehr sind als Schachfiguren, die man auf einem revolutionären Spiel hin und her schieben kann, sondern ob sie nicht auch Bedürfnisse und ein Bewusstsein haben, wo man momentan sagen muss, dass die Linke das überhaupt nicht adressiert. Also wenn ich mir schon die Diskussion anhöre mit, ja, 12-Stunden-Tag, was ist jetzt das Schlimme an einem 12-Stunden-Tag? Es ist so, dass in vielen Bereichen es einfach schon Usus war, dass man 12 Stunden arbeitet. Und um was viele Leute halt umfallen und umfallen werden, ist vor allem die Überstundenbezahlung, die nicht mehr geleistet werden kann. Und dass man als Linke einfach so an den Bedürfnissen der Arbeiter vorbei argumentiert und das nicht mal sieht, das finde ich schon ein bisschen bezeichnend. Und ich glaube, man macht sich keine wirklich großen Gedanken um das Bewusstsein der Klasse, die man für die Revolutionäre hält. Es fängt schon damit, also wie ich das angedeutet habe, mit dem Rechtsruck. Also ich glaube nicht, dass sich in Österreich ein Rechtsruck die letzten 30, 40 Jahre ereignet hat, sondern das Bewusstsein der Leute in Österreich ist wahrscheinlich gleich geblieben, nur die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Es ist ganz klar, wenn es den eisernen Vorhang gibt und fast keine Leute nach Europa kommen, es ist ziemlich leicht zu sagen, wir sind für Migration, Asyl, weiß es ich. Aber sobald es ökonomische Fragen werden und man kann nicht so tun, als wäre Migration keine ökonomische Frage, vor allem wenn Migrantinnen und Migranten rechtlich schlechter gestellt sind, führt das natürlich dazu, dass die Löhne sinken werden. Also man kann das nicht so völlig davon abgehoben bereden. Also man tut immer so, da gibt es ein ökonomisches Thema, da gibt es die Migration und das hat alles nichts miteinander zu tun. Aber die Leute, die arbeiten, die merken das und die werden euch nicht für vernünftig halten, wenn ihr so tut, als würd's da, als hätte das keinen Einfluss. Und ich habe die Hoffnung, dass man zumindest in der Gewerkschaft da ein bisschen mehr den Blick drauf hat, weil man natürlich auch mit Leuten in Kontakt kommt, die das wissen. Aber das ist eine und das andere, das war auch diese Führung. Also ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich weiß nur, dass mit der Führung, das ist ein komisches Konzept. Also natürlich, ich verstehe, dieses Kaderparteiprinzip reflektiert auf eine Situation, wo die Arbeiterklasse Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund von bestimmten materiellen Bedingungen nicht mehr so revolutionär war wie zu Marxens Zeiten. Aber sie reflektiert auch nur unbewusst darauf. Wenn man dann so tut, als müsste man jetzt ein revolutionäres Bewusstsein in die Klasse hineintragen. Und ich lese euch jetzt mal was von Engels vor und das geht in eine ganz andere Richtung. Engels schreibt, die Kommunisten wissen zu gut, dass alle Verschwörungen nicht nur nutzlos, sondern sogar schädlich sind. Sie wissen zu gut, dass Revolutionen nicht absichtlich und willkürlich gemacht werden, sondern dass sie überall und zu jeder Zeit die notwendige Folge von Umständen waren, welche von dem Willen und der Leitung einzelner Parteien und ganzer Klassen durchaus unabhängig sind. Sie sehen aber auch, dass die Entwicklung des Proletariats in fast allen zivilisierten Ländern gewaltsam unterdrückt und dass hierdurch von den Gegnern der Kommunisten auf eine Revolution mit aller Macht hingearbeitet wird. Wer hierdurch das unterdrückte Proletariat zuletzt in eine Revolution hineinjagt, wird hierdurch das unterdrückte Proletariat zuletzt in eine Revolution hineingejagt, so werden wir Kommunisten ebenso gut mit der Tat wie jetzt mit dem Wort die Sache der Proletarier verteidigen. Also die aktive Rolle in dem hat nicht die Partei, haben nicht irgendwelche linken Intellektuellen, sondern es ist eine gesellschaftliche Situation, die dazu führt. Und man kann, also wie die Gewerkschaft sich verhalten wird, weiß ich nicht. Ich glaube nur, dass die Gewerkschaft wahrscheinlich vernünftiger handeln wird wie die Restlinke in Österreich. Wenn ich darf, ja, nehme ich das als Schlusswort. Ja. Und öffne damit die Diskussion ins Publikum. Wir machen so, dass wir nicht Fragen sammeln, sondern erstmal immer die Fragen einzeln beantworten. Und ihr könnt bitte sprechen laut, damit man es wenigstens ein bisschen auf der Aufnahme verstehen kann. Und genau, ihr könnt alle Fragen oder alle zusammen. Kann man Fenster aufmachen? Ja. Danke für den Vorschlag. Jetzt wird es besser gehen. Stehen dann schon Fragen entgegen. Ja. Na okay, ich habe eine Frage direkt an Michael Fischer, weil die haben die, also du hast diese Liefergeschichte mal eingebaut und das Geld. 10 zu 12 Stunden am Tag. War das jetzt wirklich so in dem Sinn gemeint, es gibt ja diese obskure Linke, die jetzt, wie du gesagt hast, irgendwie, wie das, was jetzt im Islam bekennt, etc. Das wird vielleicht auch obskur gesagt, war nur gegen 12 Stunden Tag. Was bitte? Ich meine, war das jetzt so gemeint? Du hast jetzt zwei Beispiele, so die Antirassisten und die Islambegeisterten und so weiter. Die verknüpfen einfach diesen Kram mit dem 12-Stunden-Kampf gegen 12-Stunden-Tag und sind deswegen irgendwie obskur in der Reihe gehört. Wenn das der Punkt wäre, hätte ich nicht verstanden. Was ich nicht verstehe, ist, wie jetzt in dieser Solidarität weniger obskur sein sollten, diese Leute, wenn es in den 12-Stunden-Tag geht. Oder habe ich diesen Punkt vollkommen falsch verstanden? Das ist meine Frage. Also, darf ich dir direkt darauf antworten? Genau, bitte. Also, ich glaube, beim einen Punkt war ja, man setzt da was drauf, was mit diesem Kampf nichts zu tun hat. Also, ich glaube nämlich gerade, dass die Ideologie, dieses Kapitalismus, den wir gerade erleben, mehr das ist, dass man natürlich so irgendwelche identitären Gruppen gut findet, weil dadurch kann auch der Sozialstaat verschlankt werden und keine Ahnung, die einzelnen Leute können der Sippe und der Gruppe überlassen werden. Und es hat natürlich eine ökonomische Funktion und es ist natürlich auch so, dass Sozialabbau von linken Regierungen immer mit so Diversity-Argumenten begleitet wurden. Das andere mit der Israel-Solidarität, was ich jetzt nicht so angesprochen habe, würde ich auch anders begründen. Also, es gibt für einen Kommunisten gibt es zwei Gründe. Erstens ist Israel natürlich, hat es Israel geschafft, in einer Region, die vorher quasi Föderalismus war, eine bürgerliche Gesellschaft aufzubauen. Und ich glaube, für Kommunisten gibt es nichts Besseres, wie Menschen, die selbstbewusst eine Gesellschaft aufbauen. Und das ist es ja, was man will, eine Gesellschaft, die dann nach den Regeln der Menschen funktioniert. Das ist in Israel natürlich so nicht funktioniert, ist klar, aber das ist für Kommunisten der erfolgreichste Schritt dahin, in einer Region war, die davor das nicht hatte. Klar, und das andere ist natürlich als Schutzfunktion vom Antisemitismus. Das sind so die zwei Gründe dafür, aber das würde ich jetzt auch nicht mit dem 12-Stunden-Tag so verknüpfen. Gut, gibt es weitere Fragen? Und Vadim, wo ist das Aufnahmegerät? Ich habe es in die Mitte gelegt. Ja. Ich jemand nicht, ja gut. Vadim? Ich hätte eine Frage an den Guten, nämlich wie er sich rein technisch vorstellt, mit den 5 Leuten in der Ruskandl-Gasse in ein paar Jahren die politische Macht zu erringen. Erstens keine 5. Zweitens, ich steige auf solche Provokationen schon seit Jahren nicht mehr. Also, bin auch reifer geworden. Ansonsten gibt es dazu genügend Beispiele, wie aus einer kleinen, bewussten Partei, Kaderpartei, ein revolutionärer Prozess entstehen kann, wenn's das, und das hast, finde ich, du eh richtigerweise gesagt, beziehungsweise ist, glaube ich, auch von dir angesprochen worden, das muss ja mit einer sozialen Bewegung zusammenfallen, beziehungsweise orientieren auf. Deswegen haben wir von Funke einen Sektiererbegriff, weil wir sagen, wenn man das irgendwie künstlich steril weg von den Massen machen will, dann wird man halt fünf Hanseln à la Blanqui irgendwo sein, und nachdem das nicht mein Plan ist, weiß ich nicht, was man sich da für einen Strohmann vor irgendeiner Position für uns aufstellt. Und irgendwas wollte ich nur sagen. Ich glaube, du hast aus dem Manifest zitiert, oder? Oder aus diesen Fragen des eines Kommunisten an Engels. Ich glaube, da ist was sehr Wichtiges im Manifest auch noch drinnen, was ich nicht ganz aus dem Kopf zitieren kann, aber circa. Das, was wir glauben, dass ein Konzept ist, als Funke, ist, dass die Kommunisten nichts anderes sind als der entschiedenste und der vorwärtstreibendste Teil der Arbeiterinnenklasse oder Arbeiterinnenbewegung. That's it. Und das heißt, ein Programm vorzuschlagen und für einen Marxismus in der Arbeiterinnenbewegung und in der Klasse zu kämpfen. Und nichts anderes haben die Bolschewiki gemacht. Und da gibt es gar keine technische Frage, weil es eine Frage von, wie richtet man sie an die Massen, wie gewinnt man die Massen. That's it. Ja, es wurde am Anfang ein bisschen mehr angesprochen bei den Statements, so das Verhältnis, also das, was der Michi gesagt hat, das Verhältnis von Arbeit an sich und Arbeit im Kapitalismus. Und was mich interessieren würde, wäre, wie die Vortragenden darüber denken, über das Verhältnis der Verwirklichung von Arbeit, wo ja eigentlich alle relativ stark dafür eingetreten sind, zu eben der Überwindung von Arbeit und wie das in einer Politik der Arbeit zusammenhängen könnte. Das wäre an alle Vortragenden gerichtet. Überwindung Lohnarbeit oder Überwindung Arbeit? Arbeit als solche. Wer will zuerst? Ich? Also ich glaube, ich würde sagen, Arbeit an sich ist ein Prozess, der niemals ganz überwunden werden kann, sondern das wird mit dem menschlichen Sein immer da sein, also solange es den Menschen gibt. Aber was natürlich sich verändern kann und was in einer Gesellschaft, die nicht mehr kapitalistisch funktioniert, sein wird, ist, dass eben nicht mehr die Arbeit die Quelle des Reichtums ist, sondern die Entwicklung der Produktivkräfte, der Maschinen, der Wissenschaft. Und dass dadurch menschliche Arbeit, so gut es geht, reduziert wird und wahrscheinlich zu einem erheblichen Maße reduziert werden kann und dass dadurch der gesellschaftliche Reichtum, der allen zugute kommt, unglaublich erhöht werden kann. Die Überwindung der Arbeit. Also für mich ist die Überwindung der Arbeit letztendlich die höhere Stufe oder Phase der kommunistischen Gesellschaft, ja, wo es letztendlich darum geht, dass sich die Menschen nach ihren Interessen frei entfalten können. Das heißt für mich aber auch nicht, dass es keine Arbeit in dem Sinn, wie es auch der theoretisch abstrakte dargestellt wurde, nämlich als ein Verhältnis zwischen Mensch und Natur, dass es dieses nicht mehr gäbe. So würde ich das nicht auffassen. Aber vielmehr ist etwas, das man halt auch freiwilliger, freier natürlich macht. Darf ich auch zu anderen Dingen was sagen? Oder bleiben wir mal in dieser Runde? Doch, so der Fragende. Ja. Also von mir aus gerne. Okay, na, aber vielleicht gehe ich später nochmal. Ja. Also durch sehr wenig Unterschied zwischen uns, also zwischen Michi Fischer und dem Funke, was das betrifft. Und weil du sagst, Politik der Arbeit, und das sogar auf Band, ja, dass das, wie du sagst, in einer Realisierung vor Planwirtschaft und Räte macht, die mir die menschliche Gesellschaft so weit befreien und entwickeln können, dass ein immer geringerer Anteil notwendig ist an Arbeit, um das, was der Mensch zum Leben braucht, sich weiterzuentwickeln, einfach zu erfüllen und der Rest einfach das zu einer massiven Ausdehnung von Freizeit und Entfaltung der Menschheit führen wird. Ob das jemals mit automatischen Fabriken, das ist technische Spekulation, zu der ich aus mangelnder technischer Kenntnis wenig beitragen kann. Was ich jedenfalls schon glaube, ist, dass Politik der Arbeit dahin führen soll, dass wir zu unser aller Lebzeiten noch in eine Gesellschaft treten, wo wir dieses Projekt, nämlich das Zurückdrängen der Arbeit angehen können, das heißt die Richtung einer sozialistischen weltweiten Gesellschaft. Und das ist letztlich Politik der Arbeit. Für mich in einer letzten Instanz, weil es da nicht nur darum geht, um Löhne zu kämpfen. Und das ist jetzt keine Kritik an der Gewerkschaft, weil das ist der Ursprung, ist der Zweck der Gewerkschaft, ist Lohnkämpfe zu führen, das ist die Grundlage der Keimzelle der Arbeiterinnenbewegung. Aber mir geht es auch darum, dass man einen politischen Kampf führen muss, um das zu machen, Politik der Arbeit. Und ich finde, da bin ich ganz transparent gewesen. Also ich sage, ich will einen Sozialismus und ich will einen Sturz der Regierung. Also das steht auch, glaube ich, in fast jedem unserer Editorials oder sogar Schlagzeilen mittlerweile. Gibt sicher schon irgendwelche halblustigen linken Insider-Witze drüber. Aber ich glaube, dass das Ziel der Politik der Arbeit ist diese Gesellschaftsform zu überwinden. Ja. Ich meine, es ist halt immer die Frage, wie weit philosophisch man einen Begriff aufmacht. Also wenn man sagt, Arbeit ist die Manipulation der Natur durch den Menschen, da gibt es Arbeit immer, kurz und einfach. Nämlich ein Aspekt von Arbeit, der jetzt heute eigentlich gar nicht angeklungen ist, und das ist, finde ich, auch eine der Problematiken, wenn lauter Männer an einem Podium sitzen, ist halt das Thema der Reproduktionsarbeit. Ich glaube, dass man einen Teil der Reproduktionsarbeit vergesellschaften kann. Also Stichwort Kindergarten, Kinderbetreuung und so weiter. Aber ein gewisses Element wirst immer, das gibt es einfach, kurz und einfach. Also ein gewisses, um andere Menschen kümmern, also Stichwort Pflege und so weiter, wird es immer geben. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Arbeit an sich zu überwinden ist und das gar nicht möglich ist. Aber vielleicht ist jetzt mein philosophischer Horizont einfach zu klein. Ich glaube, das sind auch alles Debatten, wo wir uns schon so weit nach oben drehen, dass eh keiner mehr versteht. Also ich glaube, es geht jetzt wirklich darum, die Arbeitsbedingungen der Menschen zu verbessern. Und das ist zum Beispiel weniger arbeiten statt länger. Das ist grundsätzlich auch die Würde den Menschen zu geben, weil das ist zum Beispiel eine der Sachen, die ich vorhin vergessen habe zu sagen, was mir in linken Kreisen immer sehr sauer aufstößt, ist zum Beispiel, wenn erklärt wird, ja, es ist jetzt voll super, dass jetzt die Selbstscannerkassen kommen. Weil dann wird die entrechtete Bilderverkäuferin endlich frei sein von ihrer Scheißhocken. Und das sagst bitte jetzt der Bilderverkäuferin ins Gesicht. Und dann laufst du aber. Oder lass deine Schmieren oder was auch immer. Aber darum geht es in Wirklichkeit. Also es geht darum, um Würde zu finden und eben die Produktivkräfte, die schon so massiv entwickelt sind. Also wo man sich anschaut, was, also wenn du da anschaust, dass der Planet 70 was, oder 30 mal mehr Lebensmittel erzeugt, als Menschen im Moment fressen, und es verhungern noch immer Menschen in der Welt. Da muss man sich sagen, okay, da geht es wirklich in Beinhard um Verteilungskämpfe. Und also wie ist Arbeit verteilt, ist, glaube ich, die vorrangige, also wie ist Arbeit verteilt, unter welchen Bedingungen sind, glaube ich, die vorrangigen Fragen, bevor man sich fragt, was könnte eine Alternative zur Arbeit sein. Und wie gesagt, wenn man es definiert als, ich hebe dieses Glas als Manipulation der Umwelt, dann gibt es Arbeit immer. Also das, ich bin immer der Gegner von zu philosophisch werden, weil das... steigen immer die meisten Leute auf, und ich glaube, es geht um Diskurse und Debatten, wo man möglichst viele Menschen mitnimmt und nicht gleich versucht, alle auszuschließen, die gewisse Vokabular nicht verfügen, etc. etc. Gut, danke. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Ja. Okay, ich habe eine Frage an dich konkret. Und zwar, du hast irgendwie angesprochen, so ja gut, im Herbst so, also im Herbst wird es irgendwie bei den Herbstlohnrunden wird es irgendwie hart auf hart gehen, und die Gewerkschaft wird sich also irgendwie, wird die Rechnung für diese Angriffe, die irgendwie angekündigt worden sind, bei diesen Runden präsentieren, und wir werden also irgendwie der Industrie und den ja, halt der industriellen Vereinigung irgendwie zeigen, was wir können. Ich glaube, wir sind uns in, oder okay, eigentlich fangen wir so an. Das System, in dem wir uns befinden, ist irgendwie total ein sehr krisengeschüttetes System. Wir haben das letzte Mal so richtig zu spüren und zu sehen bekommen, 2007, 2008. Und ich glaube, man kann sehr wohl davon ausgehen, dass es in den nächsten Jahren zu einer nächsten, noch härteren, noch krasseren, noch schlimmeren Krise dieses Systems kommen wird. Und diese Regierung, diese schwarz-blaue Regierung, die in Wien schon angesprochen wurde, alles der industriellen Vereinigung in den Handbuß aufnimmt, hat sich also in den letzten Monaten dazu verschrieben, das österreichische Kapital so gut wie möglich auf diese kommende Krise vorzubereiten, die Arbeitsbedingungen oder die Bedingungen für Unternehmen, nennen wir es so, die Bedingungen für Unternehmen in Österreich also so gut wie möglich zu machen. Das bedeutet, die Arbeitsbedingungen, die in direktem Gegensatz dazu stehen, der Leute enorm zu verschlechtern, ihnen Rechte wegzunehmen und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt irgendwie meinst, okay, bei den Herbstrunden geben wir jetzt also Vollgas, dann versichere ich dir, dass das Kapital und das irgendwie dann, also dass die Industriellenvertretungen und so weiter und so fort, dir sagen werden, mit einer Regierung im Rücken, die sie total stärkt in ihren Bestrebungen, die nicht sagen wird, okay, ihr seid jetzt irgendwie ein bisschen krasser drauf als die letzten Jahre, wir geben euch das zurück, was wir euch durch den 12-Stunden-Tag genommen haben, in irgendwelchen Arsenal. zugänglich für euch halt eben Gefühle stehen. Was ist irgendwie die Antwort auf diese, also was wird irgendwie die Antwort sein? Keine Ahnung, ich denke, diese Frage wird sich konkret stellen. So, du wirst in diesen Lohnverhandlungen nicht zu einem Ergebnis kommen können, die für Arbeiterinnen und Arbeiter gut sind, die Lebensbedingungen der Arbeiter und Arbeiterinnen verbessern. Du wirst zu diesem Ergebnis nicht kommen können. Wenn du zu diesem Ergebnis kommen würdest, dann müsste die Regierung und dann müssten alle Industriellen, jede Regierung, also die Schwarz-Blaue Regierung, müsste ihre Legitimität sofort hergeben, weil dann würde sie sagen, okay, unser Projekt Österreich für den kommenden Krieg, für die kommende Krise fit machen, ist gescheitert. Und das wird sie nicht tun. Das heißt, das ist irgendwie unsere Reaktion darauf, vor allem als Gewerkschaft, auf und das, also dafür lege ich irgendwie meine Hand ins Feuer, dass das nicht so laufen wird, dass die Gewerkschaft sagt, jetzt sind wir ein bisschen härter und dann gebt ihr uns schon was, was wir wollen. Also was tun, wenn sie reagiert? Und wenn du sagst, du willst keinen Streik, der ist in einem Kriegszusammenhang lieber, ja okay, was ist dann eine Kampfmaßnahme? Also womit reagierst du irgendwie auf einen Chef, der sagt, ich habe aber keinen Bock auf deine Forderung mehr, interessiert mich aber nicht. Ich beschäftige mich den ganzen Tag. Naja, vielleicht als erstes, also vielleicht eben, wie gesagt, weil vielleicht dann nochmal die Begrifflichkeiten. Es geht darum, Betriebsversammlung, kurz und einfach, gehören zur Arbeitszeit und weg der Arbeitgeber. Kurz und einfach. Und wenn ich die Wahl habe, ob ich einen Euro aus der Streikkasse nehme oder einen Euro mir vom Arbeitgeber zahlen lasse, dann nehme ich, dass der Arbeitgeber zahlt. Kurz und einfach. Und bitte, also einer der ökonomischen Wandel der letzten Jahre bietet schon auch durchaus Vorteile, wenn man Arbeitskämpfe im Betrieb führt, nämlich zum Beispiel Just-in-Time-Produktion. Also zum Beispiel, wenn BMW in Steyr, die produzieren Motorenblöcke, und zwar wirklich im getakteten, also das ist auf die, ich glaube, 30 Sekunden genau getaktet, wie lange ein Motorblock braucht oder brauchen darf, bis er fertig ist. Wenn du es da schaffst, eine Verzögerung von nur 30, 40 Minuten reinzubringen, haben wir ein massives Problem. Also das heißt, es geht darum, was ist strategisch das Klügste und was hältst du am langfristigsten durch. Das ist mal die eine Geschichte. Ich meine, man muss halt schon auch nochmal in Erinnerung rufen, Gewerkschaften sind Gegenmacht. Gewerkschaften sind eine Gegenmacht gegen das Kapital. In Österreich eine Gegenmacht, wo man Deals findet, mit denen beide Seiten leben können. Und zum Beispiel dieses grundsätzliche, alles ist furchtbar, die Sozialpartnerschaft ist ganz was Böses, finde ich halt auch, muss man halt pragmatisch auch überlegen. Es gibt manche Bereiche in Österreich, zum Beispiel bei den Friseurinnen und Friseuren, wie hoch glaubt ihr, ist der Organisationsgrad? Wie viele Menschen, die als Friseur oder Friseurin arbeiten, sind Mitglied in der Gewerkschaft? Was würdest du sagen? Also ich sage, es sind unter 1%. Dass dort überhaupt einen Kollektivvertrag gibt, ist ein Wunder und ist in Wirklichkeit auf eine gewisse sozialpartnerschaftliche Tradition zurückzuführen. Also Sozialpartnerschaft ist auch etwas, was man den politischen Gegner an einen bindet, das darf man nicht vergessen. Nämlich diese Rhetorik, man hat die Hand ausgestreckt, und sie wurde weggeschlagen, zum Beispiel der Katzian auf der Bühne bei der Demo gemacht hat. Das ist etwas, was viele Leute in den Betrieben genauso sehen. Viele Leute sagen, das wäre prinzipiell der partnerschaftliche Zugang, wo man sich Sachen ausverhandelt, wäre grundsätzlich gut, ist aber nicht mehr der Fall. Und vielleicht eine Sache noch, zum Beispiel, wenn man sagt, da ist nichts mehr möglich, hängt auch immer davon, in welchem Bereich du dich bewegst. Also zum Beispiel im Einzelhandel, im letzten Kollektivvertrag vom letzten Jahr, der abgeschlossen worden ist, in der Kollektivvertragsreform, also das war das Ergebnis von 2 Jahren Arbeit, ist zum Beispiel beschlossen worden, dass die Karenzzeiten von Müttern vollständig als Arbeitszeit anerkannt werden. Das ist ein ökonomischer Gewinn für die Leute. Das mag jetzt banal klingen für manche, für die Kassiererinnen im Supermarkt ist es das nicht. Und darum geht es auch. Und jetzt kommen wir noch auf die große Ebene, um die es, glaube ich, geht. Wie gesagt, dieses Bild, das man hat, dass die Leute, dass man auf den Knopf drückt und die marschieren raus auf die Straße, Entschuldigung, das ist fernab der Realität. Das ist nicht mal bei den Metallern so. Jetzt kann man viel diskutieren, was zum Beispiel, was du angesprochen hast mit der Basisorganisierung oder Basisorientierung, das finde ich extrem wichtig. Ich meine, ich bin jetzt seit 5 Jahren in der Gewerkschaft, ich muss sagen, da sind Dinge passiert, die man hätte schon früher erkennen müssen. Ich tue mein Möglichstes dazu, muss man halt sagen. Und auch Dinge verändern sich, also nur so viel dazu. Aber jetzt wegen diesem Herbst. Ich glaube, das ist die Chance, dass sich das entwickeln kann. Ich sage nicht, dass es wirklich passieren wird. Weil es geht um einen Machtkampf. Und dieser Machtkampf wird von ganz verschiedenen Faktoren beeinflusst in Wirklichkeit. Ob die Leute zum Beispiel am Ende des Tages dann wirklich bereit sind, die Buden lahm zu legen, ja oder nein. Darum wird es dann gehen. Kurz und einfach. Und vielleicht noch ein Ding, was man sich bitte nochmal vor Augen führen muss. Die Mehrheit auch der österreichischen Arbeiterinnen und Arbeiter, der Arbeiterklasse, also zumindest die, die bei der Wahl waren, hat zu einem großen Teil schwarz-blau gewählt. Das muss einem klar sein. Und ich kann nicht erwarten, ein halbes Jahr lang nach der Wahl, dass Leute, die zum Beispiel in Wirklichkeit eine Wahl getroffen haben, die in vielen Bereichen gegen ihre ökonomischen Interessen läuft, dass ich zu denen hingehe und sage, wisst was, eigentlich habt ihr das bei der letzten Mal ziemlich verbockt, wir erklären euch jetzt, was ihr alles für Trotteln seid, weil jetzt kommen die Punkte. Das war zum Beispiel die Anfangsreaktion von vielen Leuten, wo ich zum Beispiel gleich nach der Regierungsbildung im Einzelhandel unterwegs war, da waren viele, die gesagt haben, na, das kommt schon nicht so, das wird schon nicht so schlimm, da steht da nur in diesem Papier drinnen im Regierungsprogramm der 12 Stunden, das kommt ja niemals. Und du brauchst zum Beispiel mal Zeit und Energie, wenn die Leute wirklich fragen, ja und was kommt jetzt wirklich konkret? Und dann musst du es ihnen erklären, was bedeutet das für die Gleitzeit, was bedeutet das für die angehörigen Überstunden und so weiter und so fort. Also so einfach ist es dann leider nicht. Und das kostet Zeit und Energie. Und es war meine persönliche Erfahrung war, dass die Leute, viele zum Beispiel im Einzelhandel, weil da bin ich viel unterwegs, gesagt haben, ich habe schwarz oder blau gewählt, weil, keine Ahnung, die haben Veränderung versprochen und soziale Fairness und was auch immer was. Und ich glaube euch das nicht, und auch wenn das da drin steht mit dem 12-Stunden-Tag, dass das so kommen wird. Also, die Momente, wo Menschen von diesem Status von ich bin wütend oder von ich bin verärgert, zu wie ich bin wütend, zu ich gehe auf die Straße, zu ich streike, war noch bei vielen Leuten zum Beispiel kurz nach der Wahl nicht gegeben. Und das muss man halt auch so aussprechen. So, jetzt habe ich hier schon viel zu lang geredet. Vielen Dank. Ich würde jetzt eine letzte Fragerunde machen und auch sammeln. Also falls ihr noch eine Frage habt, dann jetzt. Und bei den Antworten euch bitten, sie in ein Abschlussstatement einzubauen oder ein Abschlussstatement in die Antwort einzubauen. Dann gleich mal 1, 2, 3. Oder bei dir am Schluss, du hast schon was gefragt. 1, 2, 3. Was mich interessieren würde, weil das mit Latenz schon ein paar Mal Thema war, wie denn bei einer Politik der Arbeit umzugehen wäre mit den Fragmentierungen innerhalb der Klassen, die es real gibt. Die spielen ja für Bewusstsein, für Interessen, die auf dieser konkreten Ebene sich manifestieren, wo Politik der Arbeit eigentlich ansetzen müsste, eine zentrale Rolle. Ob das jetzt im Betrieb Lohnstufen sind oder eben die verschiedensten Arbeitszeitregime, die es auch innerhalb eines Betriebs gibt, sodass man da gar nicht richtig durchblickt, wer für wen der 12-Stunden-Tag überhaupt was bedeutet jetzt zum Beispiel, was für wen wegfällt und so weiter. Ich würde aber auch weitergehen und sagen, arbeitsmarktpolitisch, was ist dann mit den Sachen, die man vielleicht mit so einem Diversity-Argument vielleicht ein bisschen leichtfertig wegwischt, ethnisierte Arbeitsmarktsegmente, die auch interessensmäßig im Gegensatz geraten. Ihr habt sowas wie vergeschlechtlichte Arbeit angesprochen, wo dann auch sozialstaatliche Fragen wie Pensionen eine ganz zentrale Rolle spielen. Also wie geht ihr das an in dem, was ihr als Politik der Arbeit argumentiert? Was wäre da in Zukunft zu tun? Okay, danke schön. Dann ganz hinten. Hatten Sie eigentlich die Frage gestellt, okay, warum, also so als Gewerkschafter, also warum die Leute auf einmal schwarz-blau mögen und warum das Interesse jetzt da war, vielleicht den 12-Stunden-Tag doch hinzunehmen, vielleicht, was ich nicht, die Gewerkschaft ist, also als Hacker, man hat eine Bahn mitgekriegt, vor allem bei den Lohnverhandlungen, eingeklinkt. Wir gehen hin mit einer Forderung, wir machen Zugeständnisse mit Arbeitszeitflexibilisierung, ja, in der Erwartung, dass die Lohnverhandlungen dann besser ausfallen. Und was passiert? Wir fallen hin. Weil es geht nicht mehr, weil jetzt ist Sparpolitik. Ja. Und da, ich weiß nicht, da fühlt man sich einfach verarscht. Dann kommt der Kern mit seinem Plan auf. Steht auch 12 Stunden dort hin. Ja, es geht ja nicht anders, weil die Produktivität muss gesteigert werden. Ich habe jedes Jahr eine Umsatzvorgabe, wo ich 6% mehr ablegen muss. Ja? Wurscht, wie die wirtschaftliche Situation ist. Laternis. Ich muss das abliefern. Habe ich deswegen 6% mehr Lohn? Nein. Wie schaut die Inflation aus? Ja? Das steigt an. Und das wird irgendwie real losgelöst. Ich meine, seit 2008 kriegen wir das nicht ausgeglichen. Oder? Welche Branche bist du? Kostengewerbe. Okay. Ich komme nicht mehr weg. Ne? Aber und da ist halt die Organisierung, ich komme nicht mehr an als Gesellschaft. Aber ich habe auch schon mit einem Gewerkschafter von der Wiener geredet und habe diese All-In-Verträge, sind ja bei manche Köche und Kölner sind ja legitim und normal. Und wenn da einer pro Jahr 300 Überstunden anhält, habe ich schon gleich mit einem Gewerkschaftlichen gesagt, ja, der Saison geht es noch mehr dazu. Und dann denke ich mir, du musst mich vertreten haben, aber für das habe ich dich gehört, wo ist deine Legitimation? Und da ist eben das, was der Kollege schon gehört, mit dem, dass das demokratischer organisiert gehört, immer auf alle Fälle. Wie kann es sein, dass es in einem Betrieb, wo 100 Leute auf einmal entlassen werden am selben Tag, dass der freigestellte Gewerkschafter von der FSG nicht erreichbar ist? Der ist nicht im Betrieb. Man, wie geht das? Und da verliert man einfach, so baut sich Vertrauen auf. Dann kann ich nicht erwarten, dass da 100.000 Leute noch zusätzlich im Gewerkschaft kommen. Danke. Dann nehme ich die Frage noch ganz an. Kurz. Oder ja, dann schließe ich schnell an, wenn das okay ist. Kann es sein, dass wir total paralysiert sind von der Politik? Kann es sein, dass wir uns so mit ihr beschäftigen, dass wir nicht mehr bemerken, dass wir uns eigentlich über sie erheben wollen? Also wir müssen uns mit so, mit all dem, was uns vorwirft, ja, müssen wir uns zerfleischen, mehr oder weniger, ja, weil wir ja, keine andere Möglichkeit sehen. Aber war es nicht eigentlich ursprünglich der Aufruf von Marx und Engels darüber hinauszugehen und zu bemerken, dass wir das alles nicht wollen und dass wir totale Freiheit wollen? Und was mir eigentlich jetzt als praktischer Ansatz ganz gut gefallen hat, war, es hat geheißen, dass die Gewerkschaft in Österreich eigentlich sehr unflexibel ist und sehr bürokratisch. Und wie wäre es ein Modell, das wir nennen könnten, Gewerkschaftsbüro, also die Gewerkschaft auf die Straße, damit man die auf Knopfdruck bekommt, die man dann kauft, oder halt eher als jetzt. Aber der große Aufhänger für mich ist, warum sind wir so paralysiert, warum müssen wir uns mit dem tagtäglich Sekunde um Sekunde beschäftigen, was sie uns vorwerfen. Und da würde ich sagen, sie haben uns im Grunde etwas vorgeworfen, das noch zu wenig krass war. Weil die Reaktion war wirklich lauwarm. Das Beste wäre, sie würden uns irgendetwas vorwerfen, was wir einfach nicht mehr schlucken können, damit wir bemerken, wo wir drinnen stehen. Weil keiner von uns macht diese Politik Spaß. Und auch die Auseinandersetzung damit. Die basiert nur auf Angst. Also es ist angstbasiert. Aber es ist nicht lebendig. Ja? Wirklich menschenwürdig ist es nicht. Und das ist das, was ich jetzt hier beobachtet habe, dass wir sehr, sehr drinnen stecken, mit dem, was wir uns vorwerfen, beschäftigt zu sein, so sehr, dass wir nicht mehr bemerken, wer wir sind. Und das war ursprünglich der Aufruf, so habe ich das verstanden. Bemerkt, wer ihr seid und lebt in Würde. Und nicht mit dem Krümel, den sie hier vorwerfen. Und wir müssen die so zerpflücken, dass wir keine Zeit haben, zu bemerken, wo unsere Lebendigkeit herkommen könnte. Diese Frage stelle ich Ihnen auch, sind wir so paralysiert? Gut, danke. Ja, also ganz kurz, wenn der bei ihm nicht langsam den Schluck hat. Ich bin ein Produktionsfaktor, ja? Ich bin ein Personalkosten. Ich bin der Posten Personalkosten, ja? Und ich habe im letztes Monat habe ich 7.000 Euro Plus gehabt im Soll im neuen Wirtschaftsjahr 500 € an Personalkosten trotz dem Sport. Das ist mein Punkt des Studiums. Ja. Also wo ist da die Würde? Ich bin erzeugt. Also, das ist leider wurscht, du bist eh gut drauf. Ja. Danke. Ja. Ja. In der Diskussion darüber, was zu tun ist und was sozusagen falsch läuft im Moment in der Politik, war ein relativ starker Fokus auf die Gewerkschaften als solche. Und alleine die starke Integration der Gewerkschaften durch die Sozialpartnerschaft in die staatliche Politik deutet ja schon auf das Problem hin, was macht man mit staatlicher Politik. Und insofern würde ich die Frage an alle Vortragenden stellen, wie steht die Linke oder von mir aus die Arbeiterbewegung zu staatlicher Politik und gibt es da im Moment gerade eine besondere Chance und was ist da gerade zu tun? Zum Beispiel die Frage der SPÖ oder das mögliche Aufkommen von irgend so etwas wie der Partei Die Linke in Deutschland, in Österreich. Genau, also wie steht man zu solchen Phänomenen? Gut, dankeschön. Dann bitte ich jetzt euch, auf jede von den vier Fragen einzugehen. Ich rufe sie nochmal in Erinnerung, allerdings knapp auf jede der vier Fragen einzugehen. Die erste Frage war, wie geht man mit den Fragmentierungen innerhalb der Arbeiterklasse um in diesen Kämpfen? Die zweite ging darum, warum wählen die Leute eigentlich schwarz-blau und was sind sozusagen die Fehler einerseits der SPÖ, der Linken und der Gewerkschaftsführung, die vielleicht dazu geführt hat, dass schwarz-blau gewählt wurde. Die dritte Frage war die Frage der Paralysierung durch die Politik, also welche kleinen Alltagssteine werden uns die ganze Zeit in den Weg gelegt, die uns vielleicht davon abhalten, die große Frage nach der totalen Freiheit zu stellen oder diesen Kampf zu führen. Und die vierte zum Verhältnis der Linken bzw. Arbeiterbewegung zum Staat und zur staatlichen Politik und welche Potenziale da in der aktuellen Situation drin stehen. Darf ich einfach die Anfangsreihenfolge nochmal? Gut, zum Punkt staatliche Politik, vielleicht ein überraschendes Statement. Es gibt auch Politik abseits des Kampfes um parlamentarische Mehrheiten, und das sage ich jetzt als überzeugter Reformist. Nämlich eigentlich, dass man Traditionen der Arbeiterinnenbewegung wieder aufnehmen muss, nämlich die direkte Hilfe, also zum Beispiel Stichwort Genossenschaften, Stichwort Kooperativen, sich auch bewusst ist der Mängel, die solche Systeme haben, aber dass es auch Alternativen gibt. Also das heißt, für quasi die Devise könnte sein, für jedes soziale Sicherungssystem, das zerschlagen wird, muss man ein anderes, ein solidarisches System getragen, zum Beispiel durch die Beschäftigten direkt aufbauen. Also das heißt, es ist nicht aller Tage Abend, zum Beispiel die österreichische Sozialversicherung ist in Wirklichkeit aus seinem System hervorgegangen. Zum Thema Fragmentierung, das ist ein Thema, das mich wirklich die ganze Zeit beschäftigt, weil ich bin in vielen Berufsschulen unterwegs, wo grob geschätzt, kommt darauf an, wie man Migrationshintergrund definiert, 75, 70, 80% der Leute unterschiedlich, also Migrationshintergrund haben, die Kinder von Menschen sind, die nicht in Österreich geboren sind, ganz unterschiedliche Identitäten haben und damit auch ganz unterschiedliche Konflikte auch erwachsen. Also zum Beispiel die Albaner und die Polen, die sich nicht leiden können, warum auch immer. Aber das halt als Blöcke gesehen wird, zum Beispiel in einer Berufsschule, wo ich letzte Woche war. Also es gibt die Albaner und die Polen und die hauen sich sprichwörtlich. Und darum geht es aber zu betonen, was sind dann die geeinigten Merkmale. Und ich finde das Beispiel eben, also ich finde das Wort Fragmentierung eigentlich schön gewählt, weil ich finde es besser als zum Beispiel dieses Diversität. Die Diversität manchmal für mich schon ein bisschen was Anrüchiges hat, weil zum Beispiel der H&M ist ganz stolz darauf, dass sie Diversity fördern. Wie machen sie das? Sie stellen zum Beispiel Menschen ein, von denen sie wissen, dass sie sonst an einem rassistisch orientierten Arbeitsmarkt wie Österreich zum Beispiel schweren Job finden, also zum Beispiel Frauen mit Kopftuch, Menschen mit dunkler Hautfarbe, und nutzen die dann perfekt aus, kurz und einfach. Also es geht um Fragmentierungen und es geht darum, dass ich glaube, dass in Zeiten wo es wirklich um das Eingemachte geht, nämlich um quasi um das tägliche Dasein, wie viele Stunden Freizeit ich zum Beispiel zur Verfügung habe, viele Leute auch wieder politisiert werden und auch Politik über diese Kategorien hinweg wieder möglich wird. Also dass sich Menschen, die sich zum Beispiel unterschiedliche Kategorien zugefügen oder zurechnen, dann auch wieder erkennen, was sind die gemeinsamen Momente, wo es sich auszahlt, auch gemeinsam zu kämpfen. Gibt es einen tollen Artikel, ich glaube vom Raul Zelig, zum Thema Arbeitskampf und die Rechte. Also da geht es eigentlich darum, dass er argumentiert, dass erst im Arbeitskampf die Leute wieder über diese Brücke springen und der AfDler und der Linke stehen dann gemeinsam im Streikposten, also als Bild, das man sich malen kann. Ich glaube, eine Sache, die man sich nochmal vor Augen führen muss, ein paar Punkte, ich sage es ganz ehrlich, zum Beispiel die Gewerkschaften in Österreich, das ist ein riesiger Apparat. Also ich vertrete, also in meinem Bereich gibt es, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, über 45.000 Betriebsrätinnen und Betriebsräte. Ich möchte jetzt nicht für jeden von denen die Hand ins Feuer legen und sagen, das ist ein optimaler Arbeiterinnenvertreter. Also das würde ich auch nicht wagen. Was? Aber das sind halt auch demokratische Wahlen. Also das ist halt schwierig, sagen wir mal so. Es ist wie immer bei einer demokratischen Entscheidung, es kann die falsche Person auch werden. Das ist so, also anzugasen. Und was mir ganz wichtig ist, ist einfach die Feststellung, Kapitalismus ist Barbarei, kurz und einfach. Und zum Beispiel, was eine Gewerkschaft macht und was der Gedanke von Gewerkschaften ist, ist diese Barbarei zumindest bis zu einem gewissen Grad zu zügeln. Sie gänzlich auszuschalten, ich glaube, dazu braucht es mehr Kräfte als nur die Gewerkschaft. Und dazu braucht es auch Politik über den Tag hinaus, aber bitte nicht nur die Führungspersönlichkeiten, sondern auch eine breite Bewegung, die dahinter steht. Und vielleicht noch einen guten alten Spruch von Karl Marx, also mit den Philosophen, die die Welt nur interpretiert haben. Ich finde, das ist immer der schönste Punkt. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, sich jetzt in Kämpfe einzumischen. Also ich meine, als Vertreter der Gewerkschaft sage ich jetzt noch, ja, nein, nicht. Gewerkschaftsmitglied werden, wer es möchte, ich habe Mitgliedsformulare dabei, und aber auch natürlich auch von der Gewerkschaft aktive Arbeit einzufordern, also zum Beispiel Stichwort die Basisorientierung. Das ist etwas, was ein Apparat erst lernen muss und man muss es ihm manchmal vielleicht ein bisschen in den Kopf prügeln, kurz und einfach. Aber ich bin ein großer Fan zum Beispiel von Basisorganisierungen und versuche das auch im Rahmen meiner Möglichkeit durchzusetzen. Also, Philosophen haben die Welt nur interpretiert, es geht darum, sie zu verändern und verändern kann man sie zum Beispiel nur im Kollektiven gemeinsam. Gut, danke schön für das Schlusswort. Nehmen wir mich Fischer vor. Ich würde jetzt gerne genau an Michael Fischer vorlegen, damit wir noch in die Freude seines Abschlussstatements kommen, bevor er, wie versprochen, zum Fußball beginnt. Ja, ich werde die vier Fragen knapp beantworten und mir ist klar, die Knappheit ist nicht adäquat. Aber zum Thema der Fragmentierung der Arbeiterschaft, das ist natürlich ein reales Problem und vor allem, wenn du jetzt Leute auf dem Arbeitsmarkt, dass die nicht die gleichen Rechte haben, dann hast du natürlich unterschiedliche, also das kann, wie der Kollege schon gesagt hat, erstens ausgenutzt werden von irgendwelchen Firmen und es verhindert natürlich auch, dass die Leute gemeinsame Interessen artikulieren können. Also das ganz Banale wäre wahrscheinlich zu fordern, dass Migranten und Migrantinnen oder Asylwerber und Asylwerberinnen unter keine Sondergesetzregelung fallen, dass die sofort Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Dass dadurch auch Lohndumping verhindert werden kann. Also das wäre so etwas, was man fordern müsste, statt eben so Politik zu machen, wo diese verschiedenen Gruppen in ihren Identitäten anspricht, wo jeder dann unterschiedliche Kämpfe hat und genauso diese Fragmentierung selber noch vorantreibt. Weil wenn man irgendwelchen Leuten erzählt, dass ihre größte Unterdrücker weiße Arbeiter sind oder so, wie willst du dann schaffen, dass die irgendwann mal Zusammenarbeit und einen Arbeitskampf machen? Also es wird nicht funktionieren. Das sind halt, das sind Probleme, die durch dieses ganze postmoderne Zeug entsteht. Und warum wählen Leute schwarz-blau? Ja, das ist eine interessante Frage, weil wenn man sich das empirische Material anschaut, dann sind selbst viele FPÖ-Wähler wirtschaftspolitisch links. Und das Problem ist halt, erstens hat die Linke sich die letzten Jahre fast nicht um ökonomische Fragen gekümmert. Das war eigentlich ein Sonderthema wahrscheinlich von den Gewerkschaften, aber sonst weiß ich nicht, um was man sich gekümmert hat, aber um ökonomische Fragen war es nicht. Und das Zweite ist halt, dass man zu vielen gesellschaftlichen Fragen, die Leuten im Alltag auffallen, nichts sagt. Man nähert sich diesen Themen nur im Modus der Realitätsverweigerung. Und das wird nicht funktionieren. Also man muss Positionen zu Sachen wie Migration, Islam, weiß es nicht was haben. Man muss sie nur menschenfreundlicher lösen als die Rechten. Das ist halt der Punkt. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann wird man auch von den Leuten als vernünftige Ansprechperson wieder angesehen. Aber solange es nicht funktioniert, denken sich die Leute, wow, okay, das wird nichts. Und deshalb wählen auch 59% der Arbeiter in Österreich 2017 die FPÖ. Also das sind, also obwohl die wirtschaftspolitisch von dieser Partei nichts zu erwarten haben, da muss man sich keine Illusionen machen, das ist so. Und das ist auch dann noch mit der politischen Freiheit fällt mir wenig ein, weil ich bin auch ein bisschen ratlos. Das ist schwierig, also aber ich glaube, und das ist ein bisschen das Ding mit der Hoffnung, und das hängt auch mit Partei zusammen, also ich glaube, die Bedingungen waren noch nie so gut für eine Partei, die ökonomische Themen, also klassisch linke ökonomische Themen, wieder in den Mittelpunkt stellen würde. Also ich glaube, gerade, dass man jetzt sieht, dass sich an so einem Punkt wie dem 12-Stunden-Tag so ein Protest entzündet, dass es sich an den reellen Interessen von Leuten entzündet, ist schon ein Zeichen dafür, dass so eine Partei auch Erfolg haben könnte. Und die Frage ist aber, warum schafft man es nicht? Also was verhindert es? Und das ist auch mein Schlusspunkt. Ich bin nämlich auch ziemlich ratlos. Und muss jetzt kurz beschaffen. Vielen Dank. Lasst ihn mal auf den Mittag. Genau. Wenn der Michi nicht gelogen hat, wird er nachher noch im Horvat anzutreffen sein, wo wir aufhören können. Horvat heißt es. Hm? Horvat. Horvat? Ja. Hast du gefragt? Ja. Ja, Horvat. Du siehst du Spittelbergstraße 3. Passt an. Gut, dann würde ich einfach weiter in der eigentlich vorgesehenen Reihenfolge. Ja, ich finde, dass zur Frage der Fragmentierung viel Gescheites gesagt worden ist und dass man das die Brücke spannt zu dem, was davor über Rassismus gesagt worden ist. Weil ich bin da schon bei dir, man kann einfach das Rassismus nicht mit postmodernen Spinnen wegwischen. Ich muss sagen, ich kenne zum Glück keine postmodernen Spinner, weil das Argument, weiße Arbeiter unterdrücken dich, habe ich noch von keiner linken Organisation gehört. Ich hoffe, es bleibt mir in meinem bisherigen Leben auch der Sport, wie das meiste von der Linken. Ich möchte dazu sagen, dass der Christian was Gescheites gesagt hat, nämlich, dass im gemeinsamen Kampf kann diese Fragmentierung überwunden werden. Und das ist auch für mich die Definition, wie dieser Rassismus aktuell eingesetzt wird. Weil, dass jeder depperte Rülpser vom Kurz zur EU-Ratspräsidentschaft, wo man die Takaduka-Landroute bald nur schließen will, irgendwie breitmedial durch die Medien spült und damit irgendwie auf die Leute einprasselt, das hat einfach nur den einzigen Grund, diesen Rassismus als Spaltungsinstrument der Arbeiterinnenklasse in Österreich einzusetzen. Und dieses Spaltungsinstrument überwindet man, indem man die soziale Frage, die Klassenfrage ins Zentrum spielt. Das überwindet man nicht mit Identity Politics, weil meiner Meinung nach reicht der Marxismus völlig, um die Frage der Frauenbefreiung, die Frage des Antirassismus und so weiter und auch des Antisemitismus zu lösen, ja, reicht völlig aus. Aber es geht darum, die Menschen im gemeinsamen Kampf zusammenzuführen. Und ich sehe das in meiner eigenen Arbeit. Ich bin nämlich ironischerweise als weißer, österreichischer, heterosexueller Mann zur Minderheit in meiner Berufsgruppe. Ich bin Krankenpfleger, da sind alle entweder Filipinos aus Ex-Jugoslawien und wenn es Männer sind, zu ca. 50-80% schwul. Ja? So. Und da streitet keiner über innerhalb dieser Identitäten. Da hat man teilweise in Anführungszeichen, wie du gesagt hast, verfeindete Ethnizitäten irgendwie im selben Betrieb und das spielt da keine Rolle, weil die einfach demselben Feind, nämlich der Bourgeoisie, ausgesetzt sind. Im Kaff vermittels der Wiener Stadtregierung, okay, aber das ist ja auch in einem gewissen Staat halt so gegenüber ausgesetzt. Und ich glaube, dass man mit Fragmentierung nur so umgehen kann, dass man die Leute politisch von der sozialen Frage und der Lösung der sozialen Frage mit Marxismus geduldig überzeugt. Und da hilft nichts anderes als ein gutes, altes, leninistisches, geduldig erklären, um die Leute irgendwie von seinem Standpunkt zu überzeugen. Da gibt es einfach Abkürzungen, führen da nur über Klippen, um es irgendwie mit jemandem aus meiner politischen Strömung zu sagen. Zum Reallohnverlust und zu Schwarz-Blau, das ist irgendwie knüpft daran an, die Sozialdemokratie, der Reformismus hat sich diesem Standortgedanken, diesem Rassismus hat gegenüber dem kapituliert. Einerseits auf der Seite der Identity-Politik gegenüber diesen Spaltungsmechanismen kapituliert und auf Seite der österreichischen Sozialdemokratie, dass man versucht, sie immer näher an die FPÖ anzupassen. Also das ist jetzt wurscht, da braucht man jetzt nicht einmal den Kern hernehmen. Ich war auf einer Metaller Betriebsrätekonferenz, da haben sie auch vor die ausländischen Arbeiter geredet, die Lohndumping betreiben. Also so ist es nicht, dass das irgendwie nur... Also das ist schon tief verankert und das führt immer zu Schwächen der Arbeiterinnenbewegung. Und wenn man natürlich selbst so eine staatstragende Funktion teilweise einübt und das von da hinten ist mit massiver Frustration gegenüber der Gewerkschaft gesagt worden, wer ist denn der Vorarbeiter vom Lehrling? Das ist oft der FSG-Betriebsrat, der den Scheiße behandelt, der macht dem das Fleißerhackerl bei Blau. Das ist irgendwie... Und diese Leute gewinnt man einfach nur darin, dass man einen Kampf organisiert. Und gerade bei diesen ganzen Metaller-Konfliktverhandlungen verkauft, die gibt es jetzt zwar nicht mehr, die Leute, habe ich immer am besten bei den Leuten verkauft meine Zeitungen, wo die das Strache-Bandel gehabt haben. Und sie denen gesagt, das ist eine revolutionäre, kritische Zeitung oder so. Da war Strache-Bandel war für mich der Hinweis, da geht vielleicht was, während bei den Anzugsmännern teilweise weniger gegangen ist, die irgendwie sozialdemokratischer politisiert wurden. Und ich glaube, diese Frustration mit dem Establishment hat sich halt in Österreich rechts ausgedrückt, so wie es sich halt in Spanien teilweise links oder in Griechenland ausgedrückt hat. Und es gibt halt in Österreich keine Anti-Establishment-Partei, die irgendwie das links ausdrücken kann, die nicht völlig lächerlich ist. So. Und zudem mit Paralysierung in der Tagespolitik, ich glaube, diese Paralysierung kann man nur so aufheben wie diese Fragmentierung, weil ich finde nichts erfrischender und kräftiger und motivierender als mit 100.000 Leuten unter anderem Hackl auf der Straße zu sein. Und ich freue mich, dass man die Regierung dieses Breckerl der Tagespolitik hingeworfen hat, weil es einfach viel Kraft gibt, gemeinsam mit anderen Menschen zu kämpfen. Und natürlich muss man auf sich achten und darf nicht den, darum bin ich ja gegen diesen Hyperaktivismus, wie noch manche Sekten betreiben, irgendwie dagegen. Aber letztlich in diesem gemeinsamen Kampf und dieser Solidarität, du hast das als wichtiges Element angesprochen, da findet man irgendwie auch die Stärke, um dieses System endgültig auf den Misthaufen der Geschichte zu werfen. Und was eine konkrete Forderung wäre, würde es weniger auf Gewerkschaft to go irgendwie setzen. Wie haben wir das irgendwie versucht, wo wir irgendwie Leute in einem Betrieb haben, wie im AKH Linz? Da haben wir einen Typen, der früher ein bisschen ein Ökospinner war, politisch gewonnen von diesem Attack-Zeig weg, ja, haben den zum politischen Marxisten ausgebildet über politische Fragen und es hat dazu geführt, dass bei den barmherzigen Schwestern Linz eine Urabstimmung gegeben hat. Und das heißt für mich Demokratie und Politik der Arbeit ganz im klaren Konkreten, dass man Urabstimmungen über Lohnverhandlungen zum Beispiel führt, weil wenn man dann einen Kompromiss vorlegt, dann kann man auch sagen, ja, dieser Kompromiss ist das, was wir im Stärkeverhältnis rausgeholt haben, das Beste, und dann werden die Arbeiter schon dafür stimmen. Und wenn die glauben, es geht um was und weiter kampfbereit sind, dann stimmen sie halt gegen einen Abschluss. Simple as that. Und das ist irgendwie, so kann man Gewerkschaftspolitik machen, zu dieser Integration und der Möglichkeit der Staat, und was man nur, weil du gesagt hast, von diesem Alltäglichen zu diesem Erhebenden. Also ich glaube, da muss man einfach mit Forderungen ansetzen, ich würde das als Übergangsprogramm bezeichnen, das an den tagespolitischen Sachen ansetzt und von diesen ausgehend über den Kapitalismus hinausweist. Kleines Beispiel, Arbeitslosigkeit bekämpfen, macht man doch eine gleitende Skala der Arbeitszeit, dass immer so die Arbeitszeit mit reduziert wird, wie die Arbeitslosigkeit ist an einem Bereich, dass man da einfach permanentes mit reduziert. Oder eine gleitende Skala der Löhne, dass die immer automatisch mit der Inflation steigen. Das hat sogar in Italien in den 70er Jahren ist das sogar erkämpft worden. Das ist also nicht unrealistisch. Und ich glaube, mit sowas kann man an die Grenzen des Kapitalismus vorfühlen und stoßen. Und wenn man dann stark genug ist, das ist eine Frage der Führung, und da geht es nicht um Knopfdruck, sondern um Leute gewinnen und Leute, die auf das Ansehen, die mit bewussten, normalen Menschen reden können und ein marxistisches Programm verteidigen können, das heißt für mich Führung, mit denen reden und die von was überzeugen können und Vorschläge machen können, dass wir mit dem irgendwie, nicht nur irgendwie mit dem kommen, irgendwie dieses System sprengen. Und zu Staat und Arbeiterpartei, ich glaube nicht, dass man Arbeiterpartei künstlich mit irgendwelchen Mosaikprojekten oder sonst was erzeugen kann. Ich glaube, dazu braucht es eine soziale Bewegung. Wie sie das letztlich ausdrückt, ist spekulativ. Es kann sein, dass es einen Corbyn-Effekt in der SPÖ gibt. Vielleicht wird es der Willy Merne mit dem Pflasterer Günther, man weiß es nicht. Aber wann, dann habe ich es hier als erstes festgesagt, falls ich irgendein Wett zum Wien habe. Es kann aber auch völlig sein, dass wir auf ein italienisches Szenario zusteuern, wo es einfach jede Arbeiterinnenpartei auflöst und wo es nur mehr die Gewerkschaften als Politisierungspunkt der Arbeiterinnenbewegung gibt. Oder es gibt da Abspaltung wie in Deutschland, Apodemos, also das kann man, also ich finde, das ist unseriös, das jetzt zu vorherzusehen, auf das kann man irgendwie Politik orientieren. Politik muss man auf klare politische Perspektiven und auf eine klare politische Theorie abzielen, weil nur die kann irgendwie eine klare revolutionäre Praxis machen. Und das ist ja letztlich mein Umgang mit dem Staat. Ich will den erobern, diese Staatsmaschinerie zerschlagen und Rätemacht und Planwirtschaft, um es noch einmal zu sagen, damit man meine Transparenzmangel vorwerfen kann, zu erkämpfen. Zum Schluss, Michael. Ja, ich werde es versuchen, ein bisschen kurz zu halten. Aber was die Parallelisierung angeht, ich glaube, ein grundlegendes Problem ist natürlich, der durchschnittliche oder die Mehrzahl der Menschen muss sehr viel Lohnarbeit verrichten und das ist eine anstrengende und spaßberaubende und energieberaubende Tätigkeit. Und wenn du noch eine Familie dazu hast und nach der Hacken heimkommst, dann ist es ein bisschen schwierig, sich frei zu entfalten und was weiß ich was alles noch zu machen. Das heißt, es geht natürlich letztendlich um gesellschaftliche Machtverhältnisse und natürlich die Frage, wie viel Macht hat das Kapital, wie viel Macht haben wir selber über unsere eigene, über einen eigenen Körper, unsere Arbeitskraft zu betätigen. Um dem letztlich entrinnen zu können, braucht es kollektive Gegenmacht. Das sind nicht nur die Gewerkschaften, das sind auch die Gewerkschaften, das sind aber letztendlich auch politische Parteien. Und genau da haben wir das allergrößte Problem, dass meiner Meinung nach die Sozialdemokratie längst nicht mehr imstande ist, für die Interessen der Arbeiter und Arbeiterinnen zu sorgen, die zu verteidigen und so weiter und so fort. Warum wurde Schwarz-Blau gewählt? Ich glaube, dass das sehr viel mit dem Versagen der Sozialdemokratie zu tun hat. Die Sozialdemokratie hat nämlich bestenfalls, wenn sie sich links gegeben hat, anbieten können, das, was man schon erreicht hat, zu verteidigen. In vielen anderen Fragen ist die Sozialdemokratie aber mit dem neoliberalen Strom mitgegangen, ja, und hat Verschlechterungen mit durchgesetzt. Sogar der Faymann in der Krise hat also wirklich auch Milliarden an Einsparungen mitgeschlossen. Und das ist natürlich unseriös. Aber das viel größere Problem ist meiner Meinung nach, oder das dahinterliegende Problem, ist, dass letztendlich der Spielraum, um Zugeständnisse an die Arbeiter und Arbeiterinnen im Kapitalismus zu machen, dass dieser Spielraum immer enger wird. Und die Sozialdemokratie hat damit darauf keine Antwort, weil sie nicht über den Kapitalismus hinaus denkt, ja, und keine Alternativen dazu auch bringen kann und möchte. Das heißt, sie kann eigentlich nur versuchen, wie gesagt, das Bestehende irgendwie zu verteidigen oder nachgeben. Und da komme ich auch zur Fragmentierung. Letztendlich besteht unsere Schwäche immer darin, dass wir nicht zusammenhalten, solidarisch gegenüber einander sind, miteinander sind und gemeinsam für unsere Interessen eintreten. Das ist aber in den verschiedensten Bereichen so, das ist nicht nur am Arbeitsplatz so, zwischen den verschiedenen Branchen oder im eigenen Betrieb, das ist auf internationaler Ebene so, zwischen den verschiedenen Ländern. Und das ist im eigenen Land so, zwischen, weiß ich nicht, Österreichern, Nicht-Österreichern, zwischen Männern, Frauen und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, letztendlich muss es natürlich darum gehen, die ökonomischen Interessen zu verbinden mit den allgemeinen gesamtgesellschaftlichen politischen Fragen. Die hängen miteinander zusammen, sind aber nicht einfach nur ökonomische Fragen. Und das ist auch etwas, was die Gewerkschaft zum Beispiel nicht leisten kann. Da braucht es politische Parteien in letzter Konsequenz. Und zwar demokratische Arbeiterinnenparteien, die nicht einfach nur von einer Führung bestimmt werden. Aber um das auch nochmal zu sagen, es gibt immer eine Führung. Und es ist immer auch wichtig, was die Führung sagt. Weil viele Leute ganz einfach dann auch handeln. Die Menschen handeln nicht in wichtigen Fragen als Individuen ganz alleine, weil sie wissen, dass sie alleine zu schwach sind. Das heißt, man kann diese Sachen nicht voneinander trennen, genauso wenig wie man die Ökonomie von der Politik trennen kann und so weiter und so fort. Und der höchste Ausdruck von Fragmentierung aufzuheben, ist wirklich ein gesamtgesellschaftlicher politischer Anspruch und das bezieht sich dann natürlich auf den Staat. Das ist die politische Macht, die zentralisierte politische Macht. Und diese zentralisierte politische Macht ist heute eine, die den bestehenden kapitalistischen Verhältnissen dient und diese aufrecht erhält. Und die muss gebrochen werden und durch eine Macht der Arbeiter und Arbeiterinnen ersetzt werden. Das bedeutet, dass man von unten Gegenmacht und Doppelmacht aufbauen muss. Ja. Gut, dann möchte ich mich herzlich bei euch bedanken und auch bei euch fürs Kommen und Diskutieren. Und hoffe, dass ihr euch jetzt alle noch sehr herzlich eingeladen fühlt, ins Café Horvath zu kommen, wo vielleicht mit manchen von euch auch noch weiter diskutiert werden kann und die zweite Halbzeit von England-Kroatien geschaut werden kann. Dann vielen Dank.